Johannes, ja? Du glaubst wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, eigentlich nicht, aber ich. Aber wenn wir einen Podcast machen zusammen, dann brauchen wir irgendwas Cooles, worüber wir reden können. Wie wär's mit Filmen? Du liebst Filme, ich liebe Filme, ist doch eine gute Idee. Ja, aber wir lieben überhaupt nicht die gleichen Filme. Ja, das könnte das Geile sein. Ich zeig dir Filme, die ich geil finde, und du zeigst mir Filme, die du geil findest. Das heißt so Musicals aus den 50ern? Von mir, für dich, genau. Und koreanische Filme? Mit russischen Untertiteln. Von mir, für dich. Oh Gott, okay. Aber du weißt, dass das für Menge Streit sorgen kann. Definitiv. Das wird lustig. So, wollen wir anfangen? Ja. Sehr schön. Na dann, dir gebührt das erste Wort, ich habe schon angelernt und macht. Ja, das erste Wort. Herzlich willkommen zum Muss-man-sehen-Podcast. Hallo Johannes. Willkommen, hallo Ploa. Willkommen zurück in meiner Küche. Wir haben kurz Pause gehabt. Eine Woche lang haben wir uns nicht gesehen. Ja, was wirklich traurig ist und was mir auch wirklich gefehlt hat. Ihr wisst ja mittlerweile, dass wir immer so ein bisschen vorproduzieren. Ja, genau. Das heißt, ihr werdet nicht auf eure wöchentliche Episode verzichten müssen und wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns dann wieder diesen kleinen Puffer, also es ist wirklich nur ein kleiner Puffer, den wir haben, wieder neu erarbeiten. Ja. Aber heute ist eine tolle Episode, auf die ich mich super freue. Ich freue mich total, ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast zu deinen Machen. Wir schauen zwei sehr unterschiedliche Filme. Ja. Und zwar schauen wir einen Film über eine primitive, menschenunwürdige, bösartige Kultur. Und wir schauen Planet der Affen. Johannes wusste schon, dass der Witz kommt, ihr wahrscheinlich auch. Das ist einfach ein Klassiker. Ja, wir haben heute Planet der Affen und das andere war Trommelwirbel. Du musst einen Trommelwirbel machen. The Two Popes. Katholizismus und Affen. Das ist unser Thema heute. Und um das gleich vorwegzunehmen, wir schauen natürlich den 1968er Planet der Affen, aber wir werden mit Sicherheit auch kurz auf die anderen zu reden kommen. Ja, ja, weil ich sie alle gesehen habe. Du hast nichts davon gesehen, ne? Nichts davon. Planet der Affen war für dich auch eine Premiere. Ja, ich glaube, wir müssen gleich mit Planet der Affen auch einsteigen, weil Planet der Affen für mich immer das Gefühl, ich hatte immer den Eindruck, dass es kann nur albern werden. Ob das sich bestätigt hat, werden wir sehen, nachdem du uns den Film eingeführt hast. Ich führe uns mal ein. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape. Gesprochen von Charlton Heston. Gehört ohne jeden Zweifel zu den berühmtesten Zitaten der Filmgeschichte. Ausgerufen wird dieser Verzweiflungsschrei in Planet of the Apes aus dem Jahr 1968, in dem es Heston in der Rolle des Taylor in einer fernen Zukunft auf einen Planeten verschlägt, der komplett von intelligenten Affen beherrscht wird. Während die Menschen wie Tiere im Dschungel leben, haben die Affen eine Kultur errichtet, die sich irgendwo zwischen Frühmittelalter und frühe Neuzeit bewegt. Taylor als sprechender und denkender, als zivilisierter Mensch wird von den Affen zuerst als Kuriosum, schließlich aber vor allem als Bedrohung wahrgenommen. Er muss sich seiner Haut wehren und mit dem Verhältnis von Mensch und Tier auseinandersetzen. Jetzt kommen die klassischen Fragen und du wirst jede davon beantworten müssen. Ach doch, okay. Wie konnte dieser Planet so werden, wie er ist? Wie ist es diesem Film gelungen, einen solchen Eindruck zu hinterlassen, dass er zahllose Fortsetzungen und Remakes nach sich ziehen konnte? Und was ist nochmal genau der Unterschied zwischen Monkeys und Apes? Johannes, kannst du Licht ins Dunkel bringen? Okay, Frage Nummer 1, eine Wiederholung. Was ist die erste Frage? Du musst mir nur die letzte Frage beantworten. Nein, ich will alle Fragen beantworten. Los, erzähl. Wie konnte dieser Planet so werden, wie er ist? Spoilerwarnung. Also, dieser Planet ist so geworden, weil ganz viele Kulissenbauer sich daran gesetzt haben. Nein, sie haben am Lake irgendwo gedreht. Wie hieß das denn? Amerikanische Einöde. Sie haben tolle Drehorte gefunden. Sie haben einen tollen Drehort gefunden. Ich finde ihn super. Nukleare Katastrophe und so weiter vorausgesetzt, sieht das dann so aus, ja. Vor allem, also sowohl für dieses Ödland ganz am Anfang, wo sie am Anfang unterwegs sind, was wirklich nur aus Wüste und Steinen besteht, ja, als auch für diese Wald-, Prärie-ähnliche Gegend, in der sie dann nachher unterwegs sind, ist einfach super und es wirkt wie ein fremder Planet. Das stimmt, ganz toll. Das Problem ist bloß, die Transition ist nicht sehr gut. Nein, sie stolpern einen Hügel runter und plötzlich ist alles grün. Und sie haben sich gerade noch gefragt, gibt es hier überhaupt Leben? Dann finden sie eine Pflanze, die sie natürlich ausreißen, weil es das einzige Leben ist und das muss natürlich getötet werden. Und nehmen sie mit. Und plötzlich sind überall Sträucher und keiner wundert sich mehr und keiner zeigt Interesse. Es ist so, hä? Okay. Also es ist halt eine merkwürdige Welt. Ich meine, die eine Hälfte ist verstrahlt, die andere Hälfte ist nicht verstrahlt. Der Film erklärt es ja quasi. Das ist ja diese Forbidden Zone. Ja. Ist ja der Ort, an dem alles noch verstrahlt ist von den nuklearen Kriegen der Menschen. Das ist nämlich der große Spoiler, den wir einmal hier weghauen. Sie sind auf der Erde gelandet und das ist die Erde der Postapokalypse und die Affen haben das Ruder übernommen, nachdem die Menschen sich selbst vernichtet haben. Apropos Spoiler, warum muss dieser Spoiler auf jedem Plakat, auf jeder Werbung, warum muss da diese Freiheitsstatue die ganze Zeit sein? Das ist der Gag der ganzen Geschichte und der wird überall gleich vorweggenommen. Wir hatten das schon mal als Thema, diese Spoiler-Empfindlichkeit ist eigentlich eher so ein Phänomen unserer Zeit. Das gibt es noch nicht so lange, dass Menschen Angst haben vor Spoilern und dass in der Kritik sehr darauf geachtet wird, auf Spoiler zu verzichten. Aber bei dem Film ist es schon wichtig. Das ist, also ich bin kein großer Fan von, oh, Hilfe, du darfst überhaupt nichts sagen davon und ich kann den Film auch genießen, wenn ich weiß, was ungefähr passiert. Aber so Wendungen oder so Sachen, die sich herausstellen, die einfach, wo ich als Zuschauer ja mitgehen muss, damit es am Ende einen Impact bei mir hat. Also wie bei Sixth Sense oder sowas, ne? Sowas, da wäre es halt auch wichtig, dass man nicht weiß, was da war. Bei diesem Film hat der Plot-Twist natürlich auch nochmal eine gehobenere Bedeutung, weil der Film halt ein sehr politischer Film ist. Ja. Weil es sehr lange darum geht, sind die Menschen Bestien, wie müssen wir die Menschen bewerten? Und unser Protagonist, dieser Taylor, ist ja so ein kompletter Misanthrop und Zyniker, der irgendwie die ganze Zeit sagt, dass er die Menschen eigentlich hasst und dass er ganz froh ist, dass er damals von der Erde wegfliegen konnte, weil er deswegen keine Menschen mehr um sich hat. Ja. Und er, sagen wir mal so, er ist jetzt nicht so ein Zivilisationsoptimist, sondern er glaubt eher so, dass die Menschen grundsätzlich zu Grausamkeiten neigen und zu schlechtem Verhalten. Da kommen wir aber zum ersten Problem, was ich mit dem Film irgendwie habe, dass der Typ am Anfang durch eine Exposition-Gespräche mit den anderen, die landen zusammen auf diesem Planeten, dass er natürlich charakterisiert wird, ne? Es wird gezeigt, er ist dieser leicht zynische und leicht misanthropische Typ. Das ist er aber den Rest des Films nicht wirklich. Ja, also sprich weiter. Ich finde, dass er ja den Rest des Films am Reagieren und am Machen ist, aber da kommt das überhaupt nicht mal zum Tragen groß. Er hat da kaum Chancen. Und dann ist er plötzlich derjenige, der die ganze Sache verteidigt, mehr oder weniger. Also, na klar, er weiß nicht, dass er auf der Erde ist, aber irgendwie, ich weiß nicht, da hätte ich mir mehr Mut dazu gewünscht, den auch blöde Sprüche zu geben. Ja. Yeah. Naja, er findet die Affen noch blöder als die Menschen. Deswegen hat er quasi einen neuen Gegner und ein neues Ziel. Und wie er dann mit den Affen redet und wie er über die Affen redet, ist so ziemlich klar, das ist ein neues Hassobjekt. Also seine Misanthropie wurde einfach ersetzt durch eine auf Affen ausgelegte Misanthropie. Ja, nein, aber ich glaube, das macht mir das Ganze nicht. Ich kann ja sehr solchen misanthropischen Charakteren viel abgewinnen. Aber nur, wenn es uns betrifft. Weißt du, was ich meine? Man kann dann irgendwie auch nicht mitgehen, wenn auf fremde Leute rumgehackt wird. Weil was der so raushaut teilweise, gut, die haben es verdient streckenweise, aber irgendwie weiß ich nicht genau. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist halt alles so rassistisch mehr oder weniger gegenüber den Affen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das ist so ein bisschen komischer Beigeschmack. Wir haben es hier natürlich mit einer Parabel zu tun, ne? Also diese ganze Geschichte ist natürlich ein parabolischer Umgang damit, wie die Menschen mit den Tieren umgehen, wie die Menschen sich selbst als Krone der Schöpfung betrachten. Und zwar so bis ins kleinste Detail. Das ist vielleicht der richtige Punkt, um kurz zur Vorlage zu kommen. Oh ja, ja, ja. Ich spreche es garantiert falsch aus. La Planète des Sages von Pierre Boulle aus dem Jahr 1963, also gar nicht so viel älter als der Film. Das ist die Vorlage und wenn man sich ein bisschen mit der Vorlage auseinandersetzt, stellt man fest, dass der Film doch ein gutes Stück politischer geworden ist und einige politische Motive aus der Vorlage sehr stark nach vorne gekehrt hat. Also in der Romanhandlung ist es so, dass die ganze Geschichte gerahmt wird durch eine Flaschenpost, die von zwei Astronauten gefunden wird. Und in dieser Flaschenpost erzählt ein Wissenschaftler namens Ulysses, also Odysseus quasi. Ja, das ist, ja. On the nose. Genau, on the nose. Erzählt davon, dass er eben diesen Planeten entdeckt, den er Schwester nennt, wegen seiner Erdehrlichkeit. Er ist noch mit einem jungen Protégé unterwegs, aber sind also ganz andere Protagonisten hier. Hm. Und auf diesem Planeten leben die Affen. Und erster Unterschied zum Film, sie besitzen eine Technik, die der Erde zur damaligen Zeit entspricht. Das heißt, sie bewegen sich irgendwie so in den 1960er Jahren mit Elektronik und mit Autos und so. Also sehr viel zivilisierter als unsere Filmversion. Wir müssen auf jeden Fall gleich zu sprechen kommen, ich finde es nämlich total spannend, in welcher Zeit dieser Film die Affen verortet. Das ist nämlich so ein buntes Mischmasch aus verschiedenen Zeiten mit ganz vielen Anachronismen. Mhm. Was es aber auch spannend macht, weil dadurch eben so eine, tatsächlich gezeigt wird, es ist eine andere Zivilisation als die menschliche. Ja, aber also man sieht dem Film den Versuch an, das eine andere Zivilisation werden zu lassen, aber eigentlich sind die Anleihen zu deutlich und zu kopiert, als dass man es wirklich durchkommt. Kommen wir gleich wieder dazu. Bleiben wir kurz bei der literarischen Vorlage. Zweiter großer Unterschied. Mhm. Es gibt, und das finde ich ein wirklich super Unterschied, das ist schade, dass das in den Film nicht gerettet wurde, es gibt keine gemeinsame Sprache mit den Affen. Ja, das ist schade. Der Protagonist kann sich nicht mit den Menschen unterhalten, weil die Affen natürlich nicht Englisch sprechen. Ja. Während sie im Film perfektes Englisch beherrschen und so ist die ganze Zeit Kommunikation möglich. Ja, das ist total schade, weil er muss seine Intelligenz anders beweisen und seine Sprache wird von ihnen natürlich auch irgendwie als Affenlaute wahrgenommen und er muss ihnen irgendwie anders beweisen, dass er ein zivilisierter Mensch ist. Er kann nicht einfach sagen, lasst mich in Ruhe, ihr scheiß Affen. Mhm. Im Buch ist es auch so, dass die Affen deutlich freundlicher sind als im Film. Ihm wird bei weitem nicht so mit Misstrauen begegnet. Mhm. Ihm wird geglaubt, dass er von einem anderen Planeten kommt. Und es gibt sogar Pläne von den Affen dann, während sie sich mit ihm unterhalten, während sie ihn erforschen, mit den Menschen der Erde in Kontakt zu treten. Das heißt, in der Buchvorlage ist es so, die Affen finden ihn und denken, oh, ein intelligentes Wesen von einem anderen Planeten. Interessant. Okay. Wir könnten mit dem anderen Planeten ja auch in Kontakt treten. Okay, das ist ja geil. Dann allerdings passieren zwei Sachen. Zum einen finden die Affen eine menschliche Puppe, die reden kann, so wie im Film. Mhm. Nee, sie kann nicht reden wie im Film, aber sie finden eine menschliche Puppe und es ist quasi ein ähnlicher Schockmoment. Mhm. Und dann kriegt diese Nova, eine Figur, die es auch in den Film geschafft hat, eine von den wilden Menschen in dieser Welt, kriegt ein intelligentes Kind, das eben so intelligent ist, und zwar von dem Ulysses. Ja. Sie kriegt ein intelligentes Kind. Und das ist der Moment, wo die Stimmung kippt und die Affen den Menschen als Bedrohung wahrnehmen und ihn dann auch jagen. Allerdings wird ihm, Nova und dem Kind wird geholfen zu fliehen und mit einem Satelliten zur Erde zurückzufliegen. Und sie fliegen dann eben auch durch die Zeit. Und jetzt kommt der dritte große Unterschied zur Filmhandlung. Es gibt auch einen kleinen Plot-Twist, aber dieser Schwesterplanet ist nicht die Erde. Sie fliegen dann zurück zur Erde und landen auf einer Erde 700 Jahre in der Zukunft. Und diese Erde wird von Affen beherrscht. Mhm. Das heißt, irgendwas ist passiert, dass die Affen auf der Erde eventuell von dem anderen Planeten da hingekommen sind, Invasion. Mhm. Oder die Menschheit ausgelöscht haben. Oder dass eben was passiert ist, wie im Film in Planet der Affen, dass die Menschheit sich selbst ausgelöscht hat und die Affen dann intelligent wurden. Mhm. Auf jeden Fall ist das der erste große Plot-Twist. Und dann kommt der zweite große Plot-Twist. Mhm. Die beiden Astronauten, die den Brief lesen, sagen dann, das ist ja ein totales Hirngespinst. Was für eine lustige Fantasy-Geschichte. Mhm. Und kratzen sich am Fell. Und es kommt raus, die beiden Astronauten, die das gelesen haben, sind halt auch Affen und halten diesen Brief einfach für einen Fantasy-Roman, in dem von Menschen geredet wird, die zivilisiert sind. Und sowas ist ja total absurd und überhaupt nicht vorstellbar. Also, das Buch scheint um Welten besser zu sein als der Film. Darüber ist zu diskutieren auf jeden Fall. Also, ja. Du bist offensichtlich nicht so begeistert von dem Film. Nein, also ich würde nicht sagen, dass ich den Film nicht gut finde oder nicht mochte. Ich sehe sehr viele Schwächen. Mhm. Ich mag, dass sie das versuchen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, haben sie nicht genug Mut gehabt oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Also ein Punkt tatsächlich, was gleich den größten Unterschied betrifft, die Zivilisation der Affen. Mm. Das war eine Budgetfrage. die hatten einfach nicht genug Geld für all das, was sie gebräucht hätten, um eine riesige städtische Affenkultur zu zeigen. Weil mit riesigen Häusern, mit Hochhäusern, mit Autos, mit Hubschraubern und so weiter. Und es war irgendwie klar, das kriegen wir nicht hin, das können wir nicht finanzieren. Ja. Und das war einer der Gründe, warum dann beschlossen wurde, okay, wir machen ein Downgrade und wir geben den Affen irgendwie eine Art ländliche Kultur. Ja. Und ich finde diese Kultur, die daraus entsteht, tatsächlich spannend, weil man kann sie nicht 100% verorten. Mhm. Wir haben es ja offensichtlich irgendwie mit einer Art Kultur zu tun, die vor kurzem noch nomadisch geprägt war. Es sind nur sehr wenige. Ja. Also es ist keine große Stadt. Wir haben hier wirklich nur so ein Dorf und die leben auch in so höhlenähnlichen Gebäuden. Die aber schon sehr elaboriert sind, muss man sagen. Die sehr elaboriert sind, aber die halt trotzdem, sind schon so schlichte Gebäude. Also es ist jetzt nicht so das Gefühl, da wurde eine große Stadt errichtet. Mhm. Okay. Ja. Also zum Beispiel ist das eine Kultur. Was haben wir hier für eine Kultur? Die Menschen haben 2000 Jahre vor Christus haben die Hochkulturen haben schon Städte gebaut, die größer waren, die mächtiger waren. Ja, okay. Also sowohl die Azteken als auch die Ägypter und die Babylonier, die haben alle größere Städte gebaut. Das haben wir also offensichtlich nicht. Man könnte argumentieren, es ist vielleicht eine vorchristliche Kultur, irgendwie so unsere Region, also so europäisch, nordeuropäisch, was so den Bau der Häuser betrifft. Mhm. Allerdings haben sie dann, sie sind ein Reitervolk, das passt auch dazu. Allerdings haben sie Schusswaffen. Und zwar haben sie Gewehre. Mhm. Und sie haben nicht so Musketen, wie man sie aus dem Mittelalter, aus dem Spätmittelalter kennt. Ja, sie haben richtig gute, klassische Gewehre. Ja. Also so Western-Style, 19. Jahrhundert, wahrscheinlich 20. Jahrhundert. Ich kenne mich zu wenig mit Waffentechnik aus. Die sieht ein bisschen futuristischer aus sogar noch. Also ich nehme an, dass die Technik, die da drin steckt, vielleicht irgendwie schon so eher Western ist, aber dass die das Äußere haben sie schon irgendwie von modernen Militärgewehren genommen, irgendwie 70er Jahre. Sieht schon so aus. Was ganz krass ist, was richtig anachronistisch auf mich gewirkt hat, sie haben diese Wasserschläuche, mit denen sie die Menschen abspritzen. Das sind Schläuche aus dem 20. Jahrhundert. Mit richtig Druck schießen die Wasser raus. Ja, das ist total. Das gab's vor dem 20. Jahrhundert nicht. Und du fragst dich halt oft, also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe mich halt oft gefragt, wenn sie das haben, müssen sie eigentlich das andere auch haben, weil das eine basiert auf dem anderen und du kannst, also welche Möglichkeiten gibt es, sowas durcheinander zu würfeln? Was kann vor dem anderen erfunden worden sein? Geht das? Geht das oder geht das nicht? Aber es ist eine spannende Frage. Ja, es ist Mechanik aus dem 20. Jahrhundert, die sie teilweise benutzen. Ja. Und dann gleichzeitig haben sie so diese, sind sie so ein Reitervolk? Ich habe jetzt gesagt, meine Notiz war irgendwie so Völkerwanderungszeit vielleicht auch, wenn wir das nicht zu früh verorten wollen. Mm-hmm. Also irgendwie schon ein bisschen mittelalterlich, aber dann haben sie auch zum Beispiel Stift und Papier. Naja. Und zwar wirklich richtiges Papier. Sie haben kein Papyrus, keine Pergamentrollen, sondern sie haben da einfach mal druckfähiges Papier rumliegen und vernünftige Stifte, mit denen sie Sachen aufschreiben und aufmalen können. Ja. Sie haben Kameras, sie machen Fotos. Mhm. Also und zwar auch nicht 19. Jahrhundert Kameras, sondern 20. Jahrhundert Kamera. Ja. Das ist keine Kamera Obscura, die da benutzt wird oder genau, so, sondern das sind richtige Kameras mit denen, mit Blitzlicht. Ja, genau. Mit allem drum und dran. Also keine Digitalkameras, aber das wussten sie in den 70ern sowieso noch nicht. Ja. Aber es ist so krass. Die reden über Brain Surgery und sagen, sie haben kein Flugzeug. Also ich weiß, also. Es ist merkwürdig, ne? Es ist wirklich. Es ist eine anachronistische Gesellschaft. Ja. Wissenschaft, genau. Brain Surgery und auch sonst haben sie ganz viele wissenschaftliche Diskurse. Sie haben Sozialdiskurse aus dem 20. Jahrhundert und zwar top notch damals. Mhm. Wenn sie über Rassentrennung reden, die Schimpansen fühlen sich immer so ein bisschen unterdrückt. Mhm. Die sind offensichtlich so ein bisschen die intelligenten Streber und damit so ein bisschen die Loser der Gesellschaft, die nicht so richtig akzeptiert werden, während die Orang-Utans die Theologen und die Staatsmänner sind. Ja. Und die Gorillas sind halt irgendwie so das Kriegervolk. Und dann referieren sie auf diese verschiedenen Arten als Rassen. Mhm. Und irgendwie so im Nebensatz fällt mal so, die Rassentrennung wurde doch eigentlich abgeschafft. Warum werden wir nicht ernst genommen als Schimpansen? Was soll das denn? Und das ist ein Diskurs aus dem 20. Jahrhundert. Das ist ein Diskurs aus den 60er Jahren, als dieser Film entstanden ist. Und das fand ich eben so merkwürdig. Und deswegen hat mich das eben nicht so überzeugt. Ich finde es schön, dass sie solche Themen auf den Tisch legen. Aber das Problem ist, dann hast du einen Film, der angeblich auf einem ganz anderen Planeten, in einer völlig anderen Galaxis, in einem ganz anderen sozialen, also du hast eine völlig andere zivilisatorische Entwicklung. Und dann haben die ausgerechnet die Themen, die der Kinozuschauer gerade hat. Ja. Weißt du, es ist so, hä? So, wir müssen uns mal kurz Tee einschenken. Danke, Johannes. Gerne, gerne. Das hat jetzt wirklich lange gedauert, bis wir uns Tee... Oder hast du schon Tee? Ich habe schon Tee. Ah, okay, ich habe jetzt endlich mal... Ich habe dir keinen angeboten. Deine Höflichkeit ist verloren gegangen in dieser Woche. Ja, ich bin... Wenn ich mal nicht da bin, ne? Ich bin zivilisatorisch eine Stufe runter. Ich sehe total deinen Punkt und ich habe beim Schauen des Films auch gedacht, wow, okay, das ist eine merkwürdig anachronistische Gesellschaft. Hm. Aber ich fand diese Gesellschaft dadurch gerade spannend, weil sie sich in so einem Spannungsfeld bewegt, das nicht absolut nicht durchdacht ist. Das merkt man. Es ist ganz klar, es gibt hier Anachronismen. Ja, ja, obwohl es eine fantastische Welt ist, gibt es Anachronismen und die Zeiten passen nicht so 100% zusammen. Ja. Aber ich fand, dadurch hat der Film einfach mal was Neues gezeigt. Weil sonst sieht man viel zu oft eben entweder eine klare mittelalterliche Gesellschaft, das Standardding für Fantasy, nicht nur für Swords and Dragons, sondern auch darüber hinaus. Ja. Man sieht viel zu oft dann mittlerweile Steampunk, war damals noch nicht so wirklich ein Thema, aber ist mittlerweile auch so ein bisschen ausgelutscht. Ja. Und ich finde es tatsächlich cool, so eine Mischung zu sehen aus zum einen so einer nomadischen Gesellschaft, die so vormittelalterlich ist. Ja. Und zum anderen dann eben so ein paar Spots aus dem 19. Jahrhundert und aus dem 20. Jahrhundert draufgedrückt. Und jede Wette, die haben sich keine Gedanken darüber gemacht. Ja, genau. Die haben das einfach reingebaut, was sie hatten. Ja, ja. Aber es funktioniert für mich. Es ist für mich eine spannende und wirklich merkwürdig, nicht zu 100% passende Gesellschaft, die da lebt. Ja. Aber es ist eine interessante Gesellschaft. Ja, okay. Das stimmt. Und was mich sofort überzeugt, was ich überhaupt nicht für möglich gehalten habe, ist, dass mich überzeugen würde, dass das Make-up, die Prosthetics, dass das alles so gut ist. Also ich meine, es ist 70er Jahre, 60er Jahre, Ende 60er. Ja. Aber es ist echt gut. Das ist erstaunlich gut gealtert. Ja. Dafür, dass es 60er Jahre ist. Also damals hat es schon offensichtlich gut funktioniert. Die hatten ja tierisch Schiss davor, dass es nicht funktioniert. Genau, und es gab Test-Screenings. Die alle auf DVDs sind anscheinend, ne? Ja. Die haben das ja schon mal testgeshootet mit anderen Schauspielern, mit anderen Leuten und so und mit Prosthetics. Und es scheint ja viel Aufwand da reingeflossen zu sein, dass sie wirklich feststellen, okay, wir können das, das funktioniert. Wir können es machen, ohne uns zu blamieren. Also ich war auch wieder überrascht. Ich habe den wirklich oft gesehen. Er gehört zu den Filmen, die ich öfter gesehen habe. Ja. Ich war jetzt überrascht, wie gut das immer noch funktioniert. Hm. Dass man eigentlich nie das Gefühl hat, dass es peinlich ist. Mhm. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo man gerade bei den Orang-Utans manchmal den Menschen hinter der Maske sieht zu sehr. Also einfach so das Gefühl hat, dass man doch zu sehr menschliche Haut sieht. Ja, vielleicht, ja. Aber alles in allem, ich bin auch total davon überzeugt. Und es war ja auch, sie haben sich wirklich, wirklich, wirklich viel Mühe gegeben mit den Masken. Ne? Mhm. Also das war, sie haben die, kurz gucken, also 5 Uhr morgens. Ah. Oh. Sind die SchauspielerInnen aufgestanden und haben dann die Augenbrauen und diese Prothesen gekriegt, wurden dann mit Wachs angemalt. Okay. Und dann wurde mit Klebstoff wurde da teilweise noch was drauf gemacht auf das Gesicht. Also es waren richtige Prothesen, die sie da gekriegt haben. Ja. Erst am Schluss wurden dann die Ohren aufgesetzt, weil die offensichtlich das Hören ziemlich schwer gemacht haben. Dann wurden die Zähne wurden angemalt. Kinn wurde aufgesetzt und ganz am Schluss wurden dann die verschiedenen Haarstücke noch zusätzlich draufgesetzt. Und das Ganze hat 3 Stunden gedauert. Wow. Und dann haben die SchauspielerInnen das für 12 Stunden tragen müssen, das Zeug. Ja, krass, Mann. Mittagspause. Kann ich einen Strohhalm haben? Ja. Kim Hunter, die Sira spielt, die fand die offensichtlich so schlimm, diese Masken. Oh Gott. Die hatte Klaustrophobie darunter. Oh fuck. Die hat sich richtig unwohl gefühlt. Und dann hat sie jeden Morgen Valium genommen, bevor sie ins Make-up geschlüpft ist. Oh Gott, krass. Und dann nach ein paar Drehtagen hat sie offensichtlich gemeint, okay, ich glaube, es geht jetzt offensichtlich und hat dann mal morgen einen Drehtag gemacht, ohne Valium zu nehmen. Ja. Und sie meinte, nachdem dann das Make-up aufgetragen wurde, hey, war doch super. Ja. Der Make-up-Artist hat gesagt, Leute, entweder ihr gebt ihr wieder Valium oder ihr müsst jemand anderen finden, der sie maskiert. Weil sie offensichtlich während diesem Make-up-Prozedere sich so viel bewegt hat und so unruhig war, weil sie es einfach nicht gewohnt war, das ohne Valium zu machen. Geil. Die hat morgens Valium genommen und war komplett benommen und saß dann wahrscheinlich da so halb gelähmt. Geil. Und hat einfach nur gestarrt und er konnte wunderbar an ihr arbeiten. Und der erste Morgen ohne Valium war sie wahrscheinlich komplett unruhig und der Make-up-Artist wurde wahnsinnig davon. Oh Mann. Aber sie hat es dann durchgehalten oder wie? Weißt du das? Ob sie dann ohne Valium den Rest Dreh gemacht hat oder? Weiß ich nicht. Dafür ist das Ganze zu sehr Anekdote. Ja, okay. Krass, Mann. Meine Güte. Ah, und ja, und Charlton Heston hat sie ja auch nicht erkannt, als sie dann mal ohne Make-up vor ihm stand, ne? Die haben ja... Ja, genau. Ja, sie hat Hallo zu ihm gesagt und er hat sie ignoriert. Ja. Weil er einfach nicht wusste, wer ist diese Frau. Großartig. Und es hat sich auch ausgezahlt. Es war 1969 bei der Oscarverleihung hat John Chambers, der Maskenbildner, einen Ehren-Oscar gekriegt, weil es noch keine Kategorie gab für die Masken. Ach, geil. Erst im Jahr 1981 wurde die Kategorie Bestes Make-up eingeführt. Aber das Make-up war so überzeugend in dem Film, ja, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen da irgendwas machen, wir müssen das irgendwie auszeichnen. Und dann hat John Chambers hat einen Ehren-Oscar gekriegt. Geil. Okay, das ist cool. Und für Kostüm war der Film auch noch nominiert und für Filmmusik. Ja. Der wäre bestimmt auch, kommen wir auch noch dazu, zu reden. Ja. Komm. So gut die Maske war, so schwierig fand ich die Kamera, muss ich sagen. Ah, interessant, ja. Weil er so sehr auf so Western-Zooms und Gewackel und sie waren wahrscheinlich wahnsinnig stolz auf ihre Zoom-Lenses, aber irgendwie, weiß ich nicht. Es gibt diese eine Szene, wo sie den Berg erklimmen und dann auf diesen Wasserfall gucken. Und dann zoomt die Kamera wie wild und versucht da irgendwas scharf zu finden, was er irgendwie an Wasser erwischen kann, was da runterkommt. Warum haben sie nicht bei der Totalen sich einfach aufgehalten? Warum muss man da reinzoomen und nichts finden und da in der Gegend rumwackeln? Ist doch Blödsinn. Ich liebe total die Kamera in diesem Film. Oh. Wir haben gesagt, wir kommen zur Musik. In Verbindung mit der Musik ist diese Kamera fantastisch. Ich liebe dieses Desorientierte und ich glaube, das ist auch das, was sie damit erreichen wollten. Sie haben für diese Zeit ungewöhnlich viel Handkamera. Ja. Viel gewackelt. Sie haben, ich würde auch nicht sagen, dass es einfach nur Western ist, sondern sie haben wirklich pervers viele Zooms und Fahrten und auch diesen Kameraschwindel, wo sich tatsächlich, wo man das Gefühl hat, die Kamera kippt so halb zur Seite, dreht sich dann einmal um das ganze Szenario. Man weiß tatsächlich nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja. Fallschirmspringerkamera könnte man dazu sagen. Ja, genau das. Das ist ja auch am Anfang, wenn sie da abstürzen. Genau. Genau. Aber irgendwie, ja, wahrscheinlich ist es auch für das, was es sein soll und was es imitieren soll und was es für ein Gefühl vermitteln soll, vor allem auch für die Zeit, toll. Aber irgendwie, oh, weiß nicht. Es macht so ein gewisses Unwohlsein, löst es aus. Ja, einem, ne? Auch teilweise wirklich ein Schwindel. Mhm. Und manchmal wirkt es, da gebe ich dir vollkommen recht, übertrieben und auch so ein bisschen cheesy. Ja. Gerade mit diesen Zooms und gerade wenn so an die Person rangefahren wird, wenn es einen Schockmoment gibt. Mhm. Ich finde vor allem in Verbindung mit der Musik von Jerry Goldsmith funktioniert das sehr gut, weil der ja wirklich das ist ja auch so jazzy. Ganz merkwürdige atonale Klänge gemacht hat. Dieser ganze Film hat ja einen Score, der überhaupt nichts Griffiges hat, der überhaupt keinen Ohrwurmcharakter hat. Nee, das ist nun wirklich gar nicht. Und Jerry Goldsmith hat dafür auch wirklich krasse Instrumente verwendet. Ne? Das ist also so Metallschüsseln und ein Witterhorn. Eher so aus dem experimentellen Klanglabor. Ja, ich finde, das funktioniert einfach zusammen. Du hast so ein Gefühl von Desorientierung. Du bist irgendwie in einer fremden Welt gelandet. Ja. Du weißt nicht genau, was hinter dem, also gerade am Anfang, was hinter dem nächsten Hügel wartet. Werden wir vielleicht alle sterben? Und dann aber auch danach, du triffst auf eine fremde Zivilisation, die dich überhaupt nicht anerkennt, die dich als Missbildung der Natur ansieht. Und du versuchst irgendwie zu überleben und du weißt, alle trachten dir nach dem Leben und wollen dich sezieren. Ich finde es super. Diese Angst und diese Verlorenheit, die schaffen, die Kombination aus Kamera und Musik schafft es sehr gut, meiner Meinung nach. Ich finde den grundsätzlichen Gedanken, da einen Western draus zu machen, interessant. Aber die Western gab es ja noch gar nicht so in der Form, oder? Was gab's? Die 70er waren noch die großen Western. Gab es in den 60ern, Anfang der 60er, Mitte der 60er schon so krasse Western? Also 60er war ja total die Hochzeit der Western, aber natürlich diese amerikanischen Western. Ja. Wenn du sagst, diese extremen Kamerafahrten. Ja, genau. Dann denkst du natürlich an den Italo-Western. Ja, genau. Das ist ein Genre, das in den 60ern entstanden ist und zwar tatsächlich auch in den frühen 60er Jahren. Ah. Also Sergio Leone war ja irgendwie so der Godfather der Italo-Western und jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Aber seine großen Filme, die waren alle aus den 60ern. Eine Handvoll Dollar war 1964. Ah, okay. Spiel mir das Lied vom Tod 1968, selbes Jahr, in dem Planet der Affen gedreht wurde. Verstehe. Wenn ihr mehr über Italo-Western wissen wollt, müsst ihr euch unsere Episode anhören, in der wir über Duck You Sucker bzw. Todesmelodie reden von Sergio Leone. Ja. An Anfang der 70er, das war eher so ein später Italo-Western. Hm. Okay, dann habe ich das nämlich falsch verortet beim Gucken, weil ich dann dachte, nee, die 70, sind das nicht eher die 70er? Da, ich war kurz vor dich anzurufen, aber. ich hab's tatsächlich nicht so bei den Western verortet, weil es für mich war es zu desorientierend. Gerade diese Italo-Western haben ja diese Zooms, aber die sind immer klar definiert. Das heißt, ja, du hast die total, die krassen Totalen und dann hast du dieses Ranzoomen an die Gesichter, dass du die Augen siehst. Ja. Aber das sind die klaren Wechsel. Ja. Und hier fliegt die Kamera ja zwischen den Personen und zwischen den Orten hin und her und sie dreht sich. Ja, und dann fährt der Kameramann hat kein Gefühl dafür. Der wollte einen klaren Zoom setzen, aber es hat nicht geklappt. ich würde behaupten, das war sehr bewusst, was da passiert ist in der Kamera. Natürlich. Zumal der Kameramann, um den Namen auch einmal zusammen, Leon Shamroy, ein wirklich großer Kameramann ist, der schon in den 30ern gedreht hat. Ja, okay. Der wirklich, wirklich, wirklich viele Filme gedreht hat und der wusste, was er macht und welche Effekte er damit erreichen will. Okay. Mehrmals Oscar für die beste Kamera erhalten. Du kannst die Waffe wieder runternehmen, Bro. Ich gib's zu. Okay, aber mich hat die Kamera irgendwie einfach zwischendurch genervt, aber vielleicht hat sie das auch beabsichtigt und mich genau in die richtige Stimmung für den Film gebracht. Kommen wir zu der zweiten großen Frage, die ich aufgeworfen habe. Ja. Denkst du, also jetzt hast du ja schon einiges kritisiert, denkst du, ist es gerechtfertigt, dass der Film so einen krassen Impact hatte und kannst du es dir erklären, dass er so einen krassen Impact hatte? Ja. Weil die Fragen damals so massiv waren. Also es ist ein philosophischer Film, ne? Mhm. Und die philosophische Frage, die da drin steckt, ist in der Zeit verhaftet und war wichtig für die Zeit und richtig für die Zeit. Und ich glaube, das ist, egal, da hätte die Kamera noch schlimmer sein können, ich glaube, der Film ist einfach, hat den Nerv der Zeit getroffen. Ja. Und dann ist klar, dass der nach vorne, also durchstartet. Es ist für einen Hollywood-Film? Das ist es. Ist es immer noch ein Genrefilm. Ne? Es ist ein Science-Fiction-Film, auch mit Action und mit einigen kitschigen Momenten und einigen albernen Momenten. Mhm. Aber er ist für einen Genrefilm, für einen klassischen Hollywood-Genrefilm erstaunlich viel Diskursfilm. Es wird viel geredet, es wird viel debattiert, werden wissenschaftliche Debatten geführt. Mhm. Diese Affengesellschaft ist ja so eine Art Theokratie. Mhm. Und dann wird auch einfach mal dieser ganze Evolution versus Kreationismus-Diskurs wird auch einfach einmal in den Raum geworfen. Das ist schon cool. Wenn die Theokraten, die Orang-Utans sagen, ihr dürft nicht behaupten, dass die Affen vom Menschen abstammen. Ja. Und da wird auch ein Diskurs aus den 60er Jahren aufgegriffen, der leider immer noch aktuell ist. Ja, und das mich aber auch wieder darin bestärkte, dass es irgendwie dafür, dass es irgendeine Zivilisation auf einem fremden Planeten irgendwo in 3000, 4000 Jahren ist und sich völlig neu entwickelt, haben sie erstaunlich viele Zitate aus heutiger Philosophie. Definitiv. Also sowas wie, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Ja. Wer kommt auf den Scheiß noch ein zweites Mal, ohne das zu, weißt du, das ist so, was? Die Religion ist wirklich 1:1 vom klassischen Christentum übernommen. Sie beten offensichtlich so, sie haben auch so eine Märtyrerfigur, riesige Statuen, sie haben einen Gottesdienst. Ja, genau. Es ist also vollkommen, also es ist wirklich 1:1 und ganz fantastisch. Silos mit übernommen. Ich finde es ein bisschen schade. Und Cornelius und Zira, die beiden Affenprotagonisten, die dann Taylor nachher helfen, sind ja auch die wirklich so eigentlich an die Evolutionstheorie glauben. Also vor allem Cornelius sagt halt, er glaubt, dass der Mensch, dass der Affe vom Menschen abstammt. Und wie bei uns wird er von der Religion dafür angegriffen. Die sagt, nein, das kann nicht sein. Ja. Menschen und Affen sind getrennte Wesen und die Menschen sind die Wilden, schau dir doch die mal an. Die leben da in Höhlen und im Dschungel und essen ihr eigenes AA. Die können doch nichts mit uns zivilisierten Affen zu tun haben. Ja, aber sie machen Brain Surgery. Ja. Das ist zum Beispiel, das ist tatsächlich krass, diese medizinische Entwicklung. Ich glaube, da hat der Film einfach nochmal versucht, parabolische Keulen rauszuholen. Ja, und das sind politische Sachen, die auch wirklich erst nachher reingeschrieben wurden. Mhm. Rod Serling und Michael Wilson haben das Drehbuch geschrieben. Mhm. Und Michael Wilson ist erst später zu dem Projekt dazugekommen. Und der hat angefangen, das umzuschreiben. Und der wollte es einfach politischer haben. Mhm. Und es ist wohl einiges passiert in der Zeit, in der Michael Wilson das umgeschrieben hat. Und Michael Wilson selbst war wohl auch ein McCarthy-Opfer. Das war halt auch die Zeit, die 60er Jahre, die McCarthy-Hexenjagden und wo gegen alle vorgegangen wurde, die des Kommunismus verdächtigt waren, was besonders KünstlerInnen getroffen hat in den USA. Ja. Und diese Erfahrungen der damaligen Zeit sind dann wohl mitten in das Drehbuch gewandert und die sind sehr, sehr, sehr subtil mit eingeflochten. Mhm. Und das ist ja tendenziell, sind es ja eher so die historischen Bezüge, auch wenn sie sagen, sie diskutieren über Glauben. Mhm. Weil 1960 war natürlich schon eher eine säkularisiertere Gesellschaft als diese Zivilisation, in der die Affen leben. Ja. Aber das finde ich ganz spannend. Und der Film hat einige politische Twists gekriegt, die Vorlage so auch nicht hat, die ihm aber gut zu Gesicht stehen. Ja, eben dieser Diskurs Evolution versus Kreationismus, dieser Diskurs Allgemeinglauben versus Wissenschaft und auch dieser Diskurs, wie gehen wir als aufgeklärte Gesellschaft mit unseren Tieren um. Ja. Weil ja, diese Dr. Sira, unsere Affenprotagonistin, ist halt auch sehr darum bemüht, sich gut um die Menschen zu kümmern und sie halt nicht so komplett herablassend zu behandeln. Sie ist so eine Jane Goodall, wie heißt die? Jane Goodall. Genau, also sie haben diesen Diskurs eben auch drin. Also es ist fast so ein Vegetarier-Diskurs schon. Oder zumindest so was Tierschutz betrifft. Ja, genau. Und das, finde ich, haben sie gut gemacht. Und es ist halt, es bleibt halt in dieser parabolischen Ebene, weil die Affen wirklich einfach die Menschen sind. Und es funktioniert einfach wunderbar. Und auch, weil die Menschen die Tiere sind, weil die Menschen wild sind und sich teilweise prügeln und halt teilweise wirklich diese tierischen Verhaltensweisen einfach haben. Naja, da sind wir bei der nächsten Problematik, die mir so ein bisschen aufstößt. Zum einen hat dieser intelligente Mensch mit dieser Frau, die da ein Tier sein soll, die haben was miteinander, ja? Mhm. Komisch ein bisschen für mich zum Gucken. Ich weiß nicht. Du meinst, es geht in die Zoophilie-Richtung? Ja. aber sie ist ja offensichtlich ein Mensch. Also anatomisch sind die Menschen wie... ist richtig, ja. Aber dann... weil meiner Vorstellung müssten eigentlich die Menschen, die dort dargestellt werden, sehr viel tierischer sein, als sie sind. Also eigentlich sind sie viel... Nein, aber sie müssten viel, viel weniger... Also die Frau, die Schauspielerin, kriegt das nicht hin, doof zu gucken. Also richtig, also wie so ein, also wenn ich meinen Kater anschaue, der guckt einfach anders als sie in diesem Film. Du kriegst das nicht raus. Du kriegst diesen, Ja, aber sie sind ja intelligenter als ein Kater. Aber sie versteht Dinge um sich drumherum. Ja, aber die Menschen sollen ja so ein bisschen das repräsentieren, was in unserer Welt die menschenartigen Affen. Aber ja, aber wenn ich... Schau dir mal einen Schimpansen an. Ja, die haben einen intelligenteren Blick. Das stimmt. Die kriegen mehr, mehr mit, was um sie herum passiert. Aber sie sind auch sehr viel mehr oblivious als jetzt sie in ihrem, also sie kriegt viel zu viel mit, was wie wo passiert und wer gegen wen und warum und irgendwie, weiß ich, nee. Ich finde, wenn du das so überträgst, dass du den Menschen den Affenstatus gibst. Ja. Affen sind wirklich intelligente Lebewesen, die können Zeichensprache lernen. Ja, naja, gut, das wäre eine neue Diskussion. Da habe ich sehr unterschiedliche Sachen gelesen drüber, ob die wirklich Zeichensprache bzw. Gebärdensprache lernen können. Du meinst sie Affen nach? Das wird Taylor auch vorgeworfen, ne? Da sagen die Affen so, ach, dieser Mensch, der kann doch nicht reden. Das ist doch ein netter Papageientrick. Also es ist ein bisschen umstritten noch. Ob aber Intelligenz, also es gibt Intelligenztests, auch schon so fortgeschrittenere Intelligenztests, absolut, die Affen lösen können. Natürlich, du hast vollkommen recht. Womit wir zur dritten großen Frage kommen. Ey, Monkeys, kennst du den Unterschied? Nein, überhaupt keine Ahnung. Ich musste auch nochmal nachschauen. Okay. Und ich kann sagen, biologische Taxonomie ist echt total irritierend. Okay. Und es ist echt schwer, da durchzublicken. Also grundsätzlich kann man sagen, die Apes sind alle ohne Schwänze. Aha, okay. Und Monkeys sind die mit Schwänzen. Das heißt eigentlich Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen, das sind die Apes. Okay. Es gibt im Deutschen nicht dieses Wort. Es gibt nicht diese Unterscheidung zwischen Ape und Monkey, was das Ganze sehr irritierend macht. Im Deutschen wird mehr Katzenverwandte zu den Monkeys gesagt. Mhm. Oder auch geschwänzte Altweltaffen oder geschwänzte Neuweltaffen. Ah. Und dazu gehören zum Beispiel Paviane und Rhesusaffen und Makaken. Altweltaffen habe ich schon mal gehört. Und es wird noch viel komplizierter, wenn du dir dann anschaust, wie diese ganze Taxonomie weiter funktioniert. Weil die Hauptgattung von allen ist Affen im Deutschen oder Simien im Englischen. Und noch eins höher sind die Primaten. Okay. Und bei diesen Ape, bei diesen Menschenähnlichen, könnte man quasi auch Argumente bringen, den Menschen mit reinzuzählen. Also zumindest in der deutschen Gattung Menschenartige oder Menschenaffen wird der Mensch mit aufgenommen. Ja, ist ja auch richtig so. Was ja auch total Sinn macht, weil irgendwo muss ja der Punkt sein, wo du sagst, okay, wir machen hier eine Taxonomie, irgendwo muss der Mensch ja eingeordnet werden. Es richtig, sei denn, du hast halt diese Metaphysik des Menschen, der über allem steht und außerhalb von allem steht. Ja, ja. Und das ist ganz spannend und ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Ape-Monkey-Geschichte ist auch so, ist so eine sehr spezifische englischsprachige amerikanische Nummer. Vielleicht ist es auch noch so ein Stück, eben diese Metaphysik des Menschen zu bewahren. Ah, ja. Weil wenn du zwischen Monkeys und Apes unterscheidest und dann nochmal den Human hast daneben, dann hast du irgendwie so eine etwas genauere Differenzierung und kannst sagen, naja, wir stehen ja doch nochmal weg, sind weiter weg von den Gorillas und Schimpansen, als wir vielleicht eigentlich sind. Ja, ja, genau. Wie gesagt, ich mag diese grundsätzliche und so wie du mir das Buch beschreibst, glaube ich, könnte ich das Buch sehr mögen, diese grundsätzliche Idee, das mal auszutauschen und Metapher einmal aufzumachen. Ja, es wird tatsächlich durch die Fortsetzungen und durch die Reboots, wird das alles nochmal interessanter. Also der Film hatte ja, wie gesagt, einen riesigen Impact. Ja. Und hat dann in den 70ern 4 Fortsetzungen nach sich gezogen. Okay, eine ist gut. Eine ist gut, okay. Also zum einen in den Fortsetzungen merkt man, dass sie angefangen haben, an den Make-ups zu sparen. Das ist das Problem. Das ist nämlich das, wo ich denke, okay. Und dann kommst du in die Frühzeit des VFX, die es wahrscheinlich ganz gruselig macht. Sie bleiben bei ihren Tricks. Sie bleiben bei der grundsätzlichen Ästhetik. Was sie machen ist, in Massenszenen. Ja. Sie haben im zweiten Teil vor allem, haben sie mehr Affen. Ja. Und da gibt's Massenszenen, wo du einfach leblose Gesichter siehst. Ah. Wo du einfach zwischen den Affen mit Prothesen, die was zu sagen haben, immer mal wieder siehst, da sitzt jemand, der hat eine Maske auf und da bewegt sich nichts. Shit. Und es ist echt irritierend. Aber es ist nicht die Maske, die den zweiten Film schlecht macht, sondern die Story macht den zweiten Film richtig schlecht. Okay. Und zwar ist der zweite Film zum einen quasi fast wie ein Remake vom ersten Film, weil es landet ein zweiter Astronaut auf dem Planeten, der Taylor suchen soll. Okay. Und der landet dann auch bei Sierra und Cornelius. Ja. Und wird auch von den Affen gejagt und er ist intelligent und genau wie im ersten Film. Und dann kommt er aber in die verbotene Zone und landet da in so einer Höhle, wo Taylor auch ist. Mhm. Es gibt auch einen kurzen Gastauftritt dann von Charlton Heston, der nochmal den Taylor spielen darf. Oh. Und da leben hochintelligente Menschen, die so intelligent sind, dass sie telepathisch miteinander kommunizieren. What? Nur wenn sie mit niederen Menschen reden, benutzen sie ihre Stimmorgane. Okay. Und die beten eine Atombombe an. Und haben so einen ganz merkwürdigen Kult um diese Atombombe aufgebaut. Das ist auch wirklich cheesy. Die haben dann so merkwürdige Schlafanzüge an und mit so Mützen über dem Kopf. So halt so ein bisschen diese 60er-Jahre-Star-Trek-Ästhetik. Also so sehr, sehr albern, sehr kitschig. Also Star-Trek-Ästhetik, zweiter Planet der Affen. Der erste Planet der Affen ist ja schon voll von Star Trek-Ästhetik, muss ich mal sagen. Auch dieses Bedürfnis nach philosophischem Diskurs, den Star Trek mitbringt. So dieses Gerichtsverfahren. Definitiv. Und ich erkläre euch jetzt noch meine Seite und jetzt wollt ihr euch nicht dieses Beispiel noch anschauen. Das ist alles so Star Trek. Das ist unglaublich. Es ist ja auch tatsächlich es ist ja auch die Zeit, ne? Also die Original-Enterprise-Serie, die lief ja auch in den 60ern, ne? Also es ist eigentlich ist es genau 66 bis 69 lief die Original Star Trek Serie. Ja, es ist genau also der. Es ist genau die Zeit, in der auch wieder so ein kleiner Science-Fiction-Boom eingesetzt hat, vor dem großen Star Wars Science-Fiction-Boom. Ja. Auf jeden Fall endet der zweite Teil damit, dass dann der Planet der Affen von dieser Atombombe komplett in die Luft gesprengt wird. Nichts mehr übrig, die ganze Erde ist vernichtet. Ach du Scheiße. Das Schlusszitat ist auch irgendwie so, es gab mal einen Planeten Erde, dieser Planet existiert nicht mehr. Wow. Dann kommen wir zum dritten Teil. Das ist der einzige gute Film neben dem, also richtig gute nach dem ersten. Ja. Und zwar haben es allerdings Cornelius, Zira und ein dritter Affe, ein Wissenschaftler, geschafft in einem Raumschiff. Ich glaube, es ist sogar das Raumschiff von dem der Taylor sucht, zu fliehen. Und man muss jetzt ein bisschen Suspension of Disbelief einsetzen. Sie fliegen nämlich irgendwie durch die Zeit und landen auf der Erde unserer Zeit, also ihrer Zeit. Der Film wurde Anfang der 70er Jahre gedreht, der spielt dann halt auch Anfang der 70er Jahre und die Affen landen. Ja. Und dann wird das Ganze nochmal durchexerziert. Wie ist das, wenn quasi die Affen in unserer Zivilisation landen, die intelligenten Affen, aber eben in dieser Zeit. Das heißt im Prinzip das, was in der Romanhandlung auch erzählt wird, in einer zivilisierten, urbanen Gesellschaft. Mhm. Und das ist wirklich ein schöner Film, weil der super selbstironisch ist, weil viele Witze gemacht werden, weil es wirklich lustig ist. Sie werden am Anfang zuerst kurz mit Skepsis wahrgenommen, als Kuriosum, aber dann werden sie sehr schnell als Stars behandelt. Und alle finden es total geil, dass da diese intelligenten Affen sind. Und dann gibt es halt diese Szenen, wo sie unterwegs sind, wo Cornelius sich einen Boxkampf anguckt und Zira geht in Kleidergeschäfte und zieht sich menschlich an. Und sie haben total viel Spaß zusammen und es ist wirklich lustig. Geil. Okay, also es ist so ein Buddy-Movie. Ja, so ein, es ist einfach eine Komödie. Okay. Aber die Schwäche des Films ist dann, wenn er aufhört, eine Komödie zu sein, weil es gibt dann eben doch böse Regierungsleute, die misstrauisch gegenüber diesen beiden Affen sind. Und die dann rausfinden, zum einen, dass die Erde vernichtet wird in der Zukunft, aus der sie kommen. Und zum zweiten herausfinden, dass Zira Menschen seziert hat. Und dann werden sie gejagt. Und Zira ist schwanger. Und dann haben die Menschen auch zusätzlich noch Angst, dass wenn sie das in den intelligenten Affen gebärt, dass das quasi der Beginn der Planet der Affen ist, dass dann das Schicksal erfüllt wird. Okay. Und sie werden gejagt und Zira und Cornelius werden umgebracht und das Baby überlebt, der Schimpanse. Dum, dum, dum. In der Fortsetzung, wir sind jetzt bei Teil 4, Conquest of the Planet of the Apes. Ich muss die Titel nicht alle lesen. Schaut euch die Titel an. 1972 ist zum einen ist der Sohn von Cornelius und Zira im Zoo groß geworden, im Zirkus, beim einem Zirkusmanager, der ihn wie ein Kind behandelt. Und er ist halt intelligent und kann reden, verbirgt das aber vor der Außenwelt. Okay. Gleichzeitig, jetzt wird's halt wirklich konfus, hat irgendeine Seuche Haustiere vernichtet, bla, die Menschen haben keine Haustiere mehr, die ihnen zu Diensten stehen, aber sie haben angefangen, Affen zu benutzen dafür. Okay. Das heißt, die Menschen haben irgendwie so ihre Affendiener und der Film versteht sich so ein bisschen als Auseinandersetzung zum einen mit dem kolonialistischen Erbe und zum anderen mit Rassismus in der Gegenwart. Okay. Und die Affen sind so ein bisschen die Arbeiter für die Menschen. Und proben dann irgendwann halt den Aufstand und Caesar wird zum Anführer von diesen Affen und die Affen werden halt intelligenter und kämpfen dann gegen die Menschen und lehnen sich dagegen auf, dass sie unterdrückt werden und irgendwie so zwischen Haustier und Arbeitssklaven gehalten werden. Okay. Und der letzte Teil, wir sind bei Teil 5, Battle of the Planet of the Apes, spielt in der fernen Zukunft, wo die Affen wirklich intelligent geworden sind und gegen die Menschen kämpfen und es geht um das Schicksal des gesamten Planeten. Werden die Menschen siegen, werden die Affen siegen? Und das Schicksal erfüllt sich nicht, sondern am Schluss ist irgendwie so, Menschen und Affen leben glücklich zusammen. Boah, ich komme aus der Zukunft. Wir haben jetzt Planet der Affen Teil 512 gedreht. Um Gottes Willen, du musst es aufhalten. Und Gott sei Dank war dann Schluss. Aber es ist ja krass, wirklich, Planet der Affen hatte, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, obwohl mittlerweile kann man sich es wieder vorstellen, weil es ja weiterging. Mhm. Die hatte so einen Impact damals. Es gab eine Live-Action-Serie, die nach einer Staffel abgesetzt wurde. Mhm. Es gab eine Zeichentrickserie. Es wurden Actionfiguren gemacht und zwar wirklich so klassische He-Man-Actionfiguren vom Planeten der Affen Zeichentrickserie. Und es gab einfach mal so 1968 bis in die 70er hinein, in die späten 70er hinein gab es einen richtigen Affenboom. Einen richtigen, das war Science Fiction Top Notch. Und das wurde wahrscheinlich durch Star Wars dann auch irgendwie so ein bisschen beendet, als plötzlich wieder ernsthaftere Science-Fiction-Stoffe der heißeste Scheiß gesehen wurden. Ja, okay. Also die Antwort. Heute ist Marvel uns alle ein bisschen über und jetzt kommt wer kommt denn zur Ablösung? Oh, ich hoffe irgendwas anderes. Keine Superhelden mehr. Bitte keine Superhelden mehr. Und es geht ja noch weiter mit Marvel, ne? Es kommen jetzt schon wieder ganz viele Marvel-Filme und ich habe einfach keine Lust mehr drauf. Ach, ich schon noch so ein bisschen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das wird schon. Haben wir noch kurz Nerv, um weiterzugehen, was dann im neuen Jahrtausend passiert ist mit den Affen? Wie jetzt? Noch? Wie neuer Jahrtausend? 2001. Der schlechteste Tim Burton-Film aller Zeiten. Ja. Planet der Affen, das große Remake. Und ich habe es nicht gesehen. Ein unfassbar schlechter Film. Nicht nur für Burton-Verhältnisse, sondern es ist auch, ich würde behaupten, der schlechteste Planet der Affen-Film. Obwohl die Fortsetzungen in den 60ern so mies waren, es ist wirklich ein schlechter Film. Oh. Und Burton hat tatsächlich dabei versucht, so ein bisschen mehr auf die Romanvorlage einzugehen. Ja. Weil unser Astronaut, gespielt von Mark Wahlberg, wir haben ja schon mal drüber diskutiert, dass Mark Wahlberg, wenn er einen guten Regisseur hat, eine gute Regisseurin, dann kann er was. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Dann, und Tim Burton war nicht der richtige Regisseur für ihn. Shit. er landet, die sind auf einer Forschungsstation und er und über einem Planeten und er landet dann auf diesem Planeten und da haben sind halt die intelligenten Affen, die den Planeten beherrschen und die Menschen, die von ihnen unterdrückt werden, die Menschen können reden, was irgendwie so überhaupt nicht funktioniert. Die Menschen werden wie Tiere behandelt und wie Tiere gehalten, können aber reden und kommunizieren auch mit den Affen. Okay. Die Affen bewegen sich deutlich affiger. Das ist halt 2001, das ist halt auch so ein CGI-Fest. Ja, das meine ich. Deswegen habe ich Angst davor gehabt. Ja, da ist es, eigentlich ist die CGI ist noch das Beste an dem Film. Die Story ist halt total verquast. Okay. Und macht auch nicht so wirklich viel Sinn. Es kommt dann nachher raus, dass er ist auf diesem Planeten gelandet und halt auch irgendwie durch die Zeit gereist. Und während er unterwegs zu diesem Planeten war, ist sein Raumschiff abgestürzt. Und ein paar von den Menschen haben überlebt, aber die hatten auf diesem Raumschiff auch ganz viele Affen, mit denen sie Tests gemacht haben. Mhm. Und die Affen haben dann quasi auf dem Planeten die Herrschaft übernommen. Und am Schluss fliegt er zur Erde und landet dann in unserer Zeit, wo die Affen alles beherrschen. Und es macht einfach keinen Sinn und es ist totaler Bullshit. Okay. Aber es gab Redemption. Die Planet der Affen-Trilogie aus dem Jahr von 2011 bis 2017. Mhm. Drei Teile: Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes und War of the Planet of the Apes. Richtig, richtig gut. Okay. Also wenn ihr, das sind mit die besten Filme, die dieses ganze Universum hervorgebracht haben. Hm. Die kann ich wirklich nur empfehlen, auch wenn man die alten Filme kennt, weil sie nochmal einen neuen Take drauf haben. Weil sie erzählen halt wirklich, wie die Affen langsam intelligent wurden. Okay. Und mit hervorragender Tricktechnik und mit einem Story-Fokus auf den Affen. Und die Affen sind die Sympathieträger die ganze Zeit. Okay. Und man fiebert mit den Affen mit und hofft, dass die Menschen endlich von den Affen besiegt werden, weil die Menschen alle unsympathisch sind. Wirklich gute Filme. Okay. Und dann gab es in jüngster Zeit gab's noch Star Trek, um das nochmal aufzukehren. Es gibt einen Star Trek Planet der Affen Comic Crossover aus dem Jahr 2015. Was? Wo sie irgendwie Uhura und noch jemand landen in einer Paralleldimension auf einer Erde, wo die Affen herrschen. Und dann wird so das Planet der Affen-Programm durchgezogen. Okay. Und es gab auch ein Planet of the Apes Green Lantern Crossover, also Marvel-Universum 2017. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Ich glaube, Green Lantern ist DC. Und dann kriegen wir wieder erboste Post von Comic-Nerds. Ja, DC, Green Lantern ist DC. Da gab es auch nochmal ein Crossover. Also offensichtlich ist das Thema, hat sich bis in unsere Zeit gehalten. Wenn ich dir wohlgesonnen bin, dann kann ich das jetzt zurechtschneiden. Wenn ihr, liebe Zuhörer, den Fehler gehört habt, dann wisst ihr, Plor ist in Ungnade gefallen, weil er irgendwas gemacht hat. Sie haben es irgendwie geschafft, da nochmal Geld rauszuschlagen. Ist das nötig gewesen? Teilweise ja, teilweise nein. Also ich finde es eine gute Fortsetzung. Also abgesehen vom zweiten, weil sie den Stoff weiterdenken. Das sind keine guten Filme. Ja. Aber sie denken den Stoff weiter. Der zweite Film ist doof. Vor allem auch deswegen doof, weil er einfach das Rezept des ersten wiederholt. Okay. Der dritte ist gut, weil er wirklich was Neues macht. Hm. Und auch wenn der vierte und fünfte nicht wirklich gute Filme sind, ist es zumindest lobenswert, dass sie versuchen, irgendwie die Geschichte um diesen Planet der Affenkosmos weiterzudenken und irgendwie zu so einer Conclusion zu kommen. Hm. Und sie trauen sich dabei auch ein bisschen was. Also wie gesagt, der vierte Film ist halt auch, steckt voller Anspielungen auf die Bürgerrechtsbewegung und auf Themen wie Rassismus. Ja. Und der letzte Teil ist ziemlich verquast und der letzte Teil ist überflüssig. Der Tim Burton-Film ist überflüssig, aber auch die Remakes, die drei neuen Planet der Affen-Trilogie aus 2011, das sind auch wieder gute Filme, weil sie nochmal einen neuen Ansatz darauf haben. Hm. Und ich finde, es ist auch ein spannendes Thema. Ja, gut, das stimmt. Wie gesagt, deswegen finde ich den Film auch ganz gut eigentlich insgesamt. Aber er trägt sich halt vor allem durch seine Idee und weniger durch seine Umsetzung. Weil ich wirklich ein paar Sachen davor sitze und denke, okay, du bist zwar 68, aber trotzdem. Du bist so 68. Wie würden die Filme heute aussehen? Die Kulissen. Ja. Die sehen ganz dolle schlimm nach Kulissen aus. Mhm. Ne? Also du hast da irgendwie diese Höhle, wo sie die Affen in Käfigen halten und es sieht alles, sind alles die Menschen in Käfigen halten und es sind alles so angemalte Wände aus Styropor vielleicht oder weiß ich nicht. Und dann überlege ich mir, woran liegt das? Die haben keine neue Farbe heute und die sind auch nicht viel aufwendiger. Ich glaube, es liegt am Licht. Mhm. Ich glaube, es liegt daran, dass sie damals noch nicht die Chance hatten, das Licht so zu setzen, dass man nicht im Hintergrund so sehr den Farbauftrag sieht. Ja. Und es war ein interessantes Learning für mich an der Stelle, weil ich gemerkt habe, okay, du musstest ja sehr viel mehr Licht auf ein Set raufknallen als heute, weil die Kameras noch nicht so empfindlich waren. Und dann hast du irgendwie eine riesige 5000 Watt Lampe, wie ich übertreibe oder so, weiß ich nicht genau, wie viel Watt, aber du hast eine riesige Lampe, die einfach pauschal überall hinleuchtet. Der ganze Film ist immer gleichmäßig beleuchtet. Ja. Du hast keine großen Schatten oder düsteren Ecken oder sowas, weil alles einmal pauschal geleuchtet werden musste. Und wenn du das heute machst und im gleichen Set stehen würdest, ich wette mit dir, es würde viel, viel realistischer aussehen. Obwohl es der gleiche Requisitenbauer vielleicht ist. Nur wegen des Lichts. Ja, wahrscheinlich. Also gerade Akzente hat das allgemeine Filmbild von diesem Film nicht sonderlich drauf. Ja. Was eigentlich schade ist, weil es gibt ja durchaus Beispiele in der Zeit, die das auch besser machen und die das besser hinkriegen. Wenn wir zum Beispiel an Alfred Hitchcock denken. Stimmt. Der deutlich mehr mit Licht gespielt hat und deutlich mehr Akzente gesetzt hat. Und ja, das war halt auch, Hitchcock ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das natürlich auch wieder so eher ein bisschen in die leicht experimentellere Richtung geht. Mm. Es ist ein Phänomen, was man tatsächlich bei vielen Hollywood-Filmen dieser Zeit sieht. Also auch gerade, wo es negativ auffällt, ist bei diesen großen Monumentalfilmen und eben der damaligen Zeit. Genau, ja. Wo wir wieder bei Charlton Heston sind, sowas wie Ben Hur oder die 10 Gebote. Genau, daran hast du das auch. Ja. So sehr flache Bilder und vor allem Kulissen, die ganze Zeit Kulissen schreien, weil die Bilder eben so flach sind. Ja, genau. Ist traurig. Warum hat man das gemacht? Ich verstehe es nicht, wenn es auch möglich gewesen ist. Ich meine, ich habe es selber mal in der Antwort gegeben. Das sind ein Haufen große Lampen, die da einfach pauschal reinschreien. Aber es gibt ja Möglichkeiten und auch damals gab es Möglichkeiten, Licht zu formen. Ja. Und zu sagen, da will ich eher kein Licht haben und das dann eben eine Flagge aufzustellen und dann eben da das Licht zu blocken. Ich würde behaupten, das ist fast so ein bisschen Identifier für die großen Hollywood-Produktionen der damaligen Zeit. Mhm. Während die kleinen Regisseure beziehungsweise das Autorenkino in irgendeiner Weise verfolgt haben, halt mehr experimentiert haben und eher mit Licht gespielt haben. Und was ich denke, was mit dahinter steht, ist eben dieser Wunsch, so ein einheitliches Bild hinzukriegen. Ja. Was damals vielleicht auch von einem großen Publikum als immersiver wahrgenommen wurde. Weil eben alles so plain ist. Ja. Und das klingt paradox, weil wir leben in einer Zeit, in der sehr viel mit Licht gearbeitet wird. Ja. Und in der Licht eine sehr große Bedeutung hat, auch im Mainstream und Blockbuster-Kino. Ja. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein Stück Zeitgeist. Und es ist vielleicht gar nicht mal das Schlechtere, sondern es ist auch einfach das, wie gedacht wurde, wie man damals Filme für die Massen machen kann. Hm. Weil die Leute eben nicht abgelenkt sind durch krasse Licht- und Schattenspiele. Sowas überlassen wir den Nouvelle Vague-Leuten. Sowas haben sie doch im Film noir gemacht. Das ist doch total überholt. Das macht doch keiner mehr heutzutage. Ne? Also 30 Jahre vorm Planet der Affen wurde das ganz viel gemacht. Ja. Da hast du überall krasse Akzente, Licht und Schatten. Hm. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Und vielleicht wurde das damals als out of date betrachtet. Und wenn wir einen Film wie Planet der Affen heute drehen würden, mit denselben Kulissen und das Licht anders setzen würden, dann würden die in den 60ern vielleicht sagen, das sieht ja aus wie 1930. Aber weißt du was? Es könnte auch einfach am Studiosystem liegen. Nicht Studiosystem im Sinne von Angestelltenverhältnis und so weiter, sondern das System, nachdem im Studio gedreht wurde. Wenn du dir heute GZSZ anschaust, das alles bescheuert pauschal ausgeleuchtet. Mhm. Und das ist eine praktische Frage. Die haben alle oben über den aufgestellten Wänden, die die Wohnung darstellen sollen, haben die alle Lampen. Die werden alle morgens angemacht und alle morgens ausgemacht. Also übertrieben, ne? Aber so, und das war's. Ja, ist krass. Das ist halt günstig, ne? Denn du musst niemanden beschäftigen, der sich damit auseinandersetzt. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, wo du jetzt Lampen aufstellst, wenn du einfach einmal auf den Schalter klickst. Ja. Und gerade in dieser Massenproduktion, es ist total nachvollziehbar. Tatsächlich war ja Planet der Affen jetzt auch kein teurer Film, ne? Wir reden hier nicht von Film, der Unmengen an Geldern verschlungen hat. Deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen unfair zu sagen, er gehört irgendwie zu dem, er ist so ein klassischer Blockbuster von damals. Weil das Budget waren 5,8 Millionen. Mhm. Das ist natürlich nicht wenig. Aber wir haben schon erfahren, die haben an allen Ecken und Enden gespart. Ja. Gerade was so die Entscheidung, also auch wirklich fundamentale Story-Entscheidungen wurden aus Kostengründen getroffen. Aber wenn ich mir heute, also ich meine, ein Tatort in Deutschland hat ein Budget von 1,5 Millionen, 2 Millionen, weiß ich nicht genau. Ja. Also ich, und da kriegst du auch hin. Also ich meine, du kriegst das hin. Ja, du kriegst es hin auf jeden Fall. Deswegen nochmal, vielleicht ist es doch einfach Zeitgeist. Wie gesagt, wenn du den heute drehen würdest, mit denselben Kulissen, mit denselben Masken, nur mit der Beleuchtung von heute, dann würden die vielleicht sagen, das sieht aus wie 1930. Vielleicht. Weil wir in unserer Art, wie wir beleuchten, und das nervt mich auch teilweise beim aktuellen Kino, also gerade was Blockbuster-Kino betrifft, zum Beispiel Harry Potter-Filme, ist das so das Erste, was mir einfällt? Ja, die letzten beiden zumindest. Ja, dass du dass die ganze Zeit mit diesem Kontrast arbeiten. Alles ist düster und es gibt dann so ein, zwei helle Spots. Oder auch diese, das wäre der zweite große Name, der mir einfällt. Lustigerweise sind wir jetzt schon wieder bei Star Trek. Heute kommen wir ständig, und zwar, Moment. Der Star Trek-Film aus dem Jahr 2009, ich muss einmal kurz schauen, J.J. Abrams, diese Lensflare-Effekte. Ja. Dass du die ganze Zeit den Zuschauer noch einmal so hier Licht auf die Fresse, dass du denen so Licht ins Gesicht klatschst. Und das ist ja ein Ding, das hat Abrams in den Ende der 2000er eingeführt. Mhm. Und das macht gerade jeder im Blockbuster-Kino. Natürlich. Im Superhelden-Kino. Du hast ständig, also kurz, willst du Lensflare erklären oder soll ich es erklären? Aber Lensflares sind wieder am Abklingen, habe ich das Gefühl. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Lensflares ist im Grunde das, wenn man das Experiment mal machen möchte, selber, jeder hat ein Handy, Schmutz auf die Linse raufhauen und dann in eine Lichtquelle filmen und das die Kamera dann so ein bisschen bewegen. Und dann entsteht so ein Lichtreflex durch den Schmutz auf der Linse, der dann so einen großen farbigen Kreis quasi auf dem Bild erzeugt. Wenn sie bei Star Trek aus dem Jahr 2009 einmal so um die Sonne fliegen und dann kriegst du die ganze Zeit Licht in die Fresse geballert, das ist Lensflare. Und das haben einige Filme unserer Zeit oder ein bisschen vor unserer Zeit, so eigentlich das ganze 2010er Jahre Blockbuster-Kino hat das bis zum Exzess getrieben und es nervt so. Es ist so ein schrecklicher, also es ist ein guter Effekt, wenn er gut eingesetzt ist. Er muss zum richtigen, der muss dazu passen. Und das ist so, das ist wie Kamerabewegungen in Krimis. Wenn Kamerabewegung nicht motiviert ist durch irgendwas, weil ich irgendwie durch eine Kamerabewegung ein neues Bildelement eröffne, was wichtig ist für die Szene, dann ist eine Kamerabewegung irgendwann einfach nur noch lame und scheiße. Ja. Weil du dir denkst, ja, jetzt, die unterhalten sich nur. Warum bewegst du dich die ganze Zeit, du, für die Kamera? Also ich meine, warum musst du dann 380 Grad Ballhausche Drehung machen um alle? Oder was? Ne? Ja. So bescheuert. Aber es gibt ja, jede Zeit hat so ihre Werkzeugkasten. Ja. Ne? Ja, ja. Und wenn du jetzt einen Werkzeugkasten von unserer Zeit, was Blockbuster, Science-Fiction, Action-Kino betrifft, aufmachen würdest, dann hättest du diverse Effekte, Spielereien, die mit Licht und Schatten gemacht werden und mit Licht und Dunkelheit. Zum Beispiel eben diese dunklen Szenen, die auch komplett farbentsättigt sind und dann gibt es einen hellen Lichtpunkt, der irgendwas Besonderes symbolisiert oder der irgendwie ein Ort ist, der erreicht werden muss. Dann die Lensflares oder auch, keine Ahnung, zwei, drei andere Sachen noch. Also gewagte These, das passiert alles nur, weil der Filmemacher nicht auf seine Story vertraut. Weil er Angst hat, die Leute sind in dem Moment gelangweilt, also muss man ihnen noch irgendeinen geilen Effekt vor die Nase knallen. Ja. Das ist traurig, aber nicht. Und Planet der Affen bezieht sich relativ wenig bei dem Werkzeugkasten der damaligen Zeit, weil zum Beispiel diese schwindelerregenden Kamerafahrten, die hat er aus dem Western entlehnt, aus dem Italo-Western. Genau. Aber nicht nur, die gehen ja auch schon ein bisschen drüber hinaus. Die hat er auch so ein bisschen, auch diese Musik, diese treibende Musik, hat er so ein bisschen aus dem, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aus dem Experimentalfilm, aus dem Autorenkino Europas. Ja, okay, ja. Auch diese Atonalität in der Musik. Mhm. Und jetzt überlege ich gerade, was sind so klassische Blockbuster-Ingredienzien, die er hat. Natürlich die Zooms. natürlich diese Fahrten auf die Gesichter. Genau. Wenn die Kamera nicht schwindelerregend ist, sondern einfach nur an die Person ranfährt, die irgendwas Wichtiges sagt, oder an die Szene, die irgendwie einen Schockeffekt auslösen soll. Ja. Also ja, er hat auch dieses Werkzeugkasten aus den 60ern. Wahrscheinlich auch die Art, wie die Verfolgungsjagd durch die Affenstadt gezeigt wird, wenn Taylor von den Affen wegrennt. Und dann haben wir oft diese Überkamera, die aus so einer leicht geneigten Vogelperspektive ihn zeigt, wie er durch die Gassen irrt. Das ist schon auch so Werkzeugkasten. Aber ich meine, wirklich eigentlich nicht, ich will nicht gegen Werkzeugkasten wittern. Ne? An sich, jeder Werkzeugkasten hat seinen Sinn. Aber wenn es nur noch dazu da ist, die Leute bei der Stange zu halten und zu sagen, ah, das ist eigentlich gar nicht so, ich finde nicht so gut, was ich da mache, also mache ich noch irgendwas, damit die Leute dranbleiben, finde ich halt blöden Gedanken. Ja. Dann gib dir mehr Mühe. Natürlich. Also problematisch ist der Werkzeugkasten vor allem auch, wenn sich jemand einfach bei dem Zeitgeist Werkzeugkasten bedient. Ja, ja. Und dann hast du halt dieses Phänomen, dass zum Beispiel alle Filmposter gleich aussehen oder dass alle Trailer gleich aussehen, weil du siehst einfach, da weiß jemand Lensflares und Kamerafahrten und das Zoom. Und dann hast du schon die wichtigsten Zutaten für einen erfolgreichen Hollywood-Film. In einer Welt. Ja, diesen Sommer. Und dann die Schlusspointe, noch der letzte Satz am Ende von irgendjemandem, der so ein Gag mitbringt. Ja. Oh Mann, ich wusste nicht, dass das so eine aufregende Reise wird. Ja, genau. Oh Mann. Okay. Zurück zum Film. Oder wollen wir mal unsere Top 3 reinhauen? Ja, jetzt, dann hauen wir jetzt unsere Top 3 rein. Weil wir so schon so abgeschworfen sind. Jingle. Jo, was für eine Top 3 hast du für mich, Plor? Ach, ich wollte mal was anderes machen als immer nur Filmlisten. Und deswegen habe ich gesagt, die Top 3 Tierarten, die in der Zukunft die Welt beherrschen sollten, in Klammern, wenn der Mensch nicht mehr existiert. Und ich bin so ein Idiot. Warum habe ich das getan? Mir ist nämlich nichts eingefallen. Das ist so dämlich. Ich hoffe auf deinen Humor und auf deine Kreativität, dass du jetzt 3 coole Sachen hast. Ich habe gerade erst, ich habe 5 Minuten, bevor du gekommen bist, einfach 3 Tiere rausgesucht. Shit. Okay. Das wäre so ein gutes Ding gewesen, aber wir hätten beide Zeit reinstecken müssen, um uns lustige Sachen ausfallen. Herzlich willkommen zu der schlechtesten Top 3 Liste, die ihr in diesem Podcast je gehört habt. Übrigens, wenn ihr eine Top 3 habt, die ihr unbedingt mal von uns wollt, ne, dann schreibt uns an florian@mussmansehen.de oder an johannes@mussmansehen.de. Und es müssen offensichtlich nicht nur Top 3 Filme sein, sondern es kann auch sowas sein wie diese alberne Kategorie. Welche Kategorie haben wir denn? Achso, das haben wir ja schon Tiere, gesagt. Tiere, die die Welt beherrschen sollten. Tiere, die die Welt beherrschen sollten. Ich nehme dir nichts weg, aber du musst ja auch anfangen. Dafür bin ich diesmal sehr dankbar. Auf Platz 3 für mich auf jeden Fall ganz dringend, einfach um diese Top 3 zu torpedieren, Faultiere. Das ist meine 3. Nein! Ernst? Keines. Ich hab nur 3 Tiere da stehen. 3 ist Faultier. Geil. Aber ich hab eine Begründung dafür. Ich will deine Begründung zuerst hören. Nein. Sag. Also, meine Begründung ist, Faultiere werden nie im Leben einen großen nuklearen Krieg machen. Faultiere werden nie die Umwelt vernichten. Genau. Faultiere werden nie große megalomanische Städte bauen, sondern Faultiere hängen einfach nur entspannt in den Bäumen. Ja. Und der Erde wird das verdammt gut tun. Ist das geil, genau das habe ich mir gedacht. Okay, ja gut, dann dein Platz 2. Nein, du bist dran. Nein, dann habe ich jetzt deinen Platz 2 auch. Nein, das war mein Platz 3. Du musst. Okay, ich glaube, ich habe auf Platz 2 eine Tierart, die die Welt nicht beherrschen sollte, von der ich aber relativ wahrscheinlich finde, dass sie die Welt beherrschen wird. Okay. Zumindest auch, wenn es nach Per Anhalter durch die Galaxis. Ja. Delfine. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Und auch für den Anhalter durch die Galaxis-Begründung. Thanks for all the fish. Ja. Ich will einfach nur, weil sie das sollen sie sagen, allein wenn sie die Welt regieren. Genau. Shit. Oh Mann, Bro. Okay, aber ich glaube, Platz 1 ist nicht der gleiche. Ja, ich glaube auch nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Platz 1 ist, und das, ich glaube, das meine ich einigermaßen ernst, Elefanten. Oh. Ja, weil ich glaube, Elefanten sind einfach ruhige, entspannte Tiere, nicht so schlimm wie Faultiere, die dann irgendwie nichts auf die Reihe kriegen. Und Elefanten würden schon durchaus so ein bisschen was voranschieben, aber ganz gemütlich. Und mal gucken, was passiert. Wir haben ja morgen noch Zeit. Ja, schön. Elefanten finde ich ein super, super Weltbeherrscher. Die ist auch, also es wird dann ziemlich voll auf der Welt, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Elefantenpopulation so groß ist, dass sie die ganze Welt beherrschen. Ja, das stimmt. Das wird kein Vergnügen für die kleineren Tiere. Ja, und der CO2-Ausstoß, wenn du einen Elefanten in der Gegend rumfliegst. Oh, wenn die damit anfangen. Oh je, ja. Egal. Ja? Ja, mein Platz 1 ist deutlich niedlicher und deutlich kleiner als dein Platz 1 Koboldmarkies. Was? Weil ich mich so viel mit Monkeys und Apes beschäftigt habe und die gehören zu den Monkeys. Und okay. Das sind die niedlichsten Tiere, die man sich vorstellen kann. Große Kulleraugen, ach, lange Finger, okay, ich weiß, und kleben an Bäumen. Ja, ja, ja. Und sehen so ein bisschen aus wie so kleine Kobolde. Also wenn Gollum ein Tier wäre, wäre er wahrscheinlich am ehesten ein Koboldmarki. Und die okay. sind einfach nur niedlich und total spannende Tiere, die nicht nur witzig aussehen, sondern die auch interessante Verhaltensweisen haben. Okay. Also es gibt eine riesige Bandbreite an Koboldmarkis. Einige sind Einzelgänger, andere leben in riesigen Familiengruppen. Es gibt wohl welche, die komplett monogam leben. Und du willst aber nur, dass die Wäscherschaft haben, weil sie so süß sind, oder natürlich. Was? Natürlich. Das war's? Ja. Die müssen ja irgendwas auf die Reihe kriegen. Quatsch. Guck mal, was haben wir Menschen denn auf die Reihe gekriegt? Wir haben die Weltherrschaft, ohne was auf die Reihe gekriegt zu haben. Das ist so ein typisches, das ist Adultismus. Und wie nennt man das, wenn man so darauf aus ist, dass Menschen ja nun Weltherrschaft und so weiter, weil sie irgendwas auf die Reihe kriegen müssen und nicht, weil sie einfach nur entspannt in den Bäumen pass hängen auf, müssen. Koboldmarkis sind Künstler. Okay. Und zwar das ist gut. Gibt es nicht nur zur Paarung, sondern auch klassischen Morgen wie der Hahnschrei gibt es Gesänge. Also die Koboldmarkis, zumindest die der Sulawesi-Gruppe. Das sind die machen Duettgesänge. Mm. Und zwar ist es so, dass das Weibchen anfängt, einen Gesang auszustoßen. Mm-hmm. Und kurz danach stimmen die Männchen ein. Und dann gibt es morgens so ein schönes Hin und Her von einem zweiminütigen Gesang. Wow. Der offensichtlich zur Reviermarkierung dient und den Zusammenhalt der Gruppe stärken soll. Geil. Ja. Und Koboldmarkis sehen einfach nur niedlich aus. Ja. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Oh. Das ist ein schöner Platz 1. Danke. Süß. Ich würde gerne an die Top 3 noch eine Frage anschließen. Ja, ich komme nicht drüber hinweg, mit dass der wir die gleichen auf den gleichen Plätzen haben. Ja, super. Oh mein Gott. Okay. Frage, die ganz gut dazu passt, mit der man sich, glaube ich, auseinandersetzen kann, wenn man Planet der Affen geguckt hat. Und ganz ernst gemeint, ist das Szenario plausibel? Nein, aber ja. Nicht in 3000, 4000 Jahren? Definitiv nicht. Lass die Zeit mal außen vor. Aber sonst ja, na klar. Also ich glaube, also es ist nicht unbedingt plausibel, dass der Mensch ausgerottet ist und dann die Affen herrschen, aber dass bestimmte Tiere evolutionär, dass die Intelligenz bevorteilt wird, ist ja doch total logisch. Also ja, ja. Gerade in der Welt, in der die Menschen, wo die Menschen anfangen, Affen zu trainieren und so weiter, und wo die Menschen auch so ein bisschen Kontrolle über die Fortpflanzung von Arten haben, auch von anderen Tieren, ist es total, finde ich total plausibel zu denken, dass Intelligenz bevorteilt wird, weil einfach der Mensch soweit auch so in die Schöpfung eingreift. Ja. Und dann müssen wir halt auch in anderen Dimensionen denken, ne? Also der Mensch ist jetzt 1 Million Jahre alt und hat 1 Million Jahre gebraucht, um sich so zu entwickeln. Also wenn wir jetzt in 1 Million Jahre denken, natürlich können es ist dann vorstellbar, dass es andere Arten gibt, die auch so intelligent sind. Ja. Also bei den Affen ist es natürlich am naheliegendsten, weil die schon so sehr weit sind. Ja. Aber vorstellbar ist es auch bei Tieren, die sich der Mensch zum Beispiel als Haustier hält, ja, bei Hunden. Ja. Bei Katzen, es klingt total absurd, sich das jetzt vorzustellen, aber wenn wir in diesen evolutionären Dimensionen denken, ja, ist es überhaupt nicht abwegig. Und dass sich dann zum Beispiel Sprechorgane entwickeln, so funktioniert Evolution. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, wie die Welt in 2 Millionen Jahren aussieht, was wir leider nie sehen werden, oder was sehr unwahrscheinlich ist, dass wir sehen werden, es ist absolut denkbar, dass neben dem Menschen dann noch 3 andere Spezies auf dem Planeten leben, die auch so intelligent sind wie der Mensch. Ja. Ja, oder eben der Mensch tatsächlich den Planeten verlassen hat und die anderen Tiere sich dann halt oder das den Rest. Es sind halt auch so absurde Zeiträume, das muss man sich immer bewusst werden. Der Mensch ist noch nicht sehr lange sesshaft. Compute Raumfahrttechnik existiert seit 60, 70 Jahren. Wir haben 2020. Ja, genau. Also es sind alles so, und die Entwicklung geht ja immer schneller, was die menschliche Technik betrifft, und aber die evolutionäre Entwicklung ist sehr langsam. Mhm. Wenn wir schauen, wie lange der Mensch gebraucht hat, um zu dem Wesen zu werden, das er heute ist, dass er jetzt seit 1 Million Jahre ist, dann sieht man eigentlich einfach, was das für Zeiträume sind, wenn wir von Evolution reden. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass der Mensch das irgendwann einfach beschleunigt. Macht er ja jetzt schon. Das meine ich auch, dass gerade Tiere, bei denen der Mensch so ein bisschen den Finger drauf hat. Ja, aber nicht nur sozusagen die Evolution, sondern die natürliche Evolution, sondern eben einfach so eine technische Evolution überstülpt. Wie wir uns im Grunde ja auch eine technische Evolution überstülpen. Die wahrscheinlichsten Szenarien für unsere menschliche Evolution sind, dass wir das längst ablösen. Die natürliche Evolution in unserem Falle. Ja. Also, dass wir einfach sagen, wir haben unsere eigene Evolution, die wir uns einfach selbst aufstülpen, indem wir uns Technik einbauen und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, sein Haustier, ich will doch wissen, was mein Haustier denkt. Ja. So Biotech, ja. Cyborg, Gedöns, ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, da muss ich an diese Pen-and-Paper-Dinger, wie heißen die eigentlich? Wie war das? Shadows irgendwas? Wo es auch Shadowrun? Cyberpunk? Shadowrun, ja, diese Dinger, wo dann auch so Tiere teilweise in der Gegend rumrennen, die irgendwelche Implantate haben. Ach, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber bei Shadowrun passt das total rein. Das war ja in den 80ern, war das der totale Hype, dieses ganze Cyberpunk-Genre. Und was jetzt wieder so ein bisschen wiederbelebt wurde, dadurch, dass es diese Leute gibt, die sich als Cyborgs verstehen, weil sie eben einen USB-Stick implantiert haben oder so. Stell dir mal vor, du hast dir vor 15 Jahren einen USB-Stick implantieren lassen. Das ist zu wenig Speicherplatz jetzt. Das ist so super ätzend. Ja. Oder du hast dir irgendeinen Chip einsetzen lassen und der entspricht schon seit 10 Jahren nicht mehr den Standards und kann nicht mehr ausgelesen werden. Mein Gehirn läuft auf Windows 95. Ja. Steht ein Haufen Leute rebootend auf der Straße und machen dim, dim, dim, dim. Oh nein, ich kann gerade nicht, ich habe einen Bluescreen vor den Augen. Okay. Ich glaube, wir können schon zum Fazit zum Planeten der Affen kommen. Moment, ich habe noch sehr viel. Du hast noch sehr viel, oh. Sehr viel Scheiße aufgeschrieben, hallo. Jetzt kommen wieder die Johannes-Dinger, jetzt wirf sie rein. Warum das? Warum musste der Regisseur auf die Affen, die nichts sehen, nichts hören und nichts sagen, so drauf rumreiten? Einmal kurz angedeutet, finde ich noch ein nettes Zitat, dann nochmal drauf zuschneiden und dann noch lange halten. Das haben die ja am Set irgendwie sich überlegt, das stand nicht im Drehbuch. Ja. Und dann, der fand die Idee ein bisschen zu geil. Ja. Und das ist so albern, weil dieses See no evil, hear no evil, speak no evil ist sowieso das. Also zum einen ist dieser Gag sowieso komplett overused in unserer Zeit. Ja, ja. Und das Schlimme ist ja, dass der komplett weg ist von dem ursprünglichen Gedanken davon. Das ist ja, das Ding ist ja aus dem konfuzianischen China. Genau, ja. Und es ist eigentlich. Das ist eine Weisheit von so einem Meister. Ja, und es hat gar nicht diese Bedeutung, die wir heute haben. Heute sagen wir, ja, das sind so die Idioten, die nichts sehen wollen, nichts hören und nichts. Aber es ist genau das Gegenteil. Ja. Die drei Affen sagen aus, du sollst was nicht schön ist, das sollst du dir nicht angucken und was nicht gut klingt, das sollst du nicht anhören und was nicht schön ist, davon sollst du nicht reden. Also es geht darum wirklich Sachen zu ignorieren, die Kacke sind, und es geht nicht darum, sich drüber lustig zu machen, dass Leute irgendwie unorthodoxe Wahrheiten nicht hören wollen. Ich glaube, es geht sogar noch ganz schlimmer, es geht darum, dass man das Böse nicht hören, nicht sehen, nicht, ne, genau. Soll. Aber sie haben eine positive Konnotation. Genau. Auf jeden Fall. Nicht die negative, die sie in unserer Zeit haben. Oder in den westlichen Sphären. Ja. Also, wenn man das Zitat bringt, dann bitte wenigstens einmal ganz kurz dezent, aber nicht so draufgedrückt. Ja. Es war offensichtlich improvisiert. Und dann haben sie es drin gelassen. Genau, ja. Und dann, wenn du eine Zivilisation hast, die sich Zivilisation nennt, egal wie weit fortgeschritten, weiß ich nicht, aber dann hast du eine Forbidden Zone, von der keiner weiß so richtig, was da los ist. Hallo, du hast eine Wissenschaft, du kannst Brain Surgery machen, und dann hast du einen Haufen Wissenschaftler, die alle sagen, oh ja, da gibt es einen Ort, wo keiner hin soll, da gehen wir besser nicht hin als Wissenschaftler. Cornelius war doch da. Ja, Cornelius war da. Und der Rest. Und es ist eine Theokratie. Ich meine, die Orang-Utans sind ziemlich stark, sind ziemlich mächtig. Und wie zur Hölle schaffen die das mit ihren Netzen, wirklich alles zu schaffen? Also die haben da am Anfang, holen die Kaschen die Leute ein und es sind nur die Netze. Die ja. Später haben sie plötzlich Waffen, aber diese Netze scheinen ja irgendwie so ein Schweizer Taschenmesser zu sein. Hilfe, ein Netz! Definitiv. Okay. Und dieses creepy Grinsen, was Taylor drauf hat, wenn er sagt, you're the only girl in town. Das ist Charlton Heston, der muss creepy sein. Ich finde auch diese Szene total absurd. Ganz am Anfang, wenn sein Kollege die Amerika-Flagge in diesen Steinboden rammt und dann hat er dieses total übertriebene, exaltierte Lachen. Dieses 60er-Jahre-Lachen, das ist aber schon auch öfter. Und jetzt finde ich es so gruselig und so, what the fuck is happening? Aber ich mag es, wenn er sich rasiert und dann Sira sagt, dass er ziemlich dumm aussieht auf einmal. Ja, das stimmt. Das mag ich auch. Das fand ich sehr schön. Und der größte Schwachpunkt für mich und warum ich glaube, dass das Buch das viel besser hinkriegt, nun ist ein Buch wahrscheinlich auch schlauer darin, sowas einfach offen schweben zu lassen. Ein Film muss das ja zeigen. Wenn du intelligenzbegabt bist, als Mensch oder als Affe, dann kriegst du das auch vermittelt ohne Sprache. Ja. Das geht einfach. Natürlich. Und niemand, der als Affe Intelligenz begabt ist wie die dort, kann irgendwie ignorieren, dass der Typ versteht, wovon die wir gerade reden. Ja. Natürlich reagiert er auf Dinge. Und natürlich ist einem sofort klar, wenn ich sage, du hast ja, was hast du für einen Scheiß an? Und der sich dann anguckt und reagiert, dann weißt du, oh, der hat verstanden, was ich gesagt habe. Irgendwas muss da dran sein an der Intelligenz. Absolut. Also das finde ich wirklich nicht gut gemacht. Ich habe das dem parabolischen Charakter des Films durchgehen lassen, einfach weil er will halt zeigen, dass sie das komplett ignorieren und sich komplett dem entgegenstellen. Natürlich, es ist nicht realistisch, es ist nicht plausibel. Bei dieser großen Anhörung, wo er dann vorgeführt wird und drüber entschieden werden soll, was mit ihm passiert und Cornelius und Sira sagen, er ist intelligent und er dann anfängt zu reden und dann sagen die auch, gut, dann sagen sie ihm, es soll aufhören zu reden. Und was macht er da? Das ist ja wie ein Papagei. Das ist total unrealistisch, weil er sagt, er hat seinen eigenen Willen. Ja, und das ist auch ganz klar. Und das, ja. Ja. Und natürlich, wir sind im Jahre 68. Der Schwarze wird zuerst erschossen. Die Frau stirbt zuerst. Die Frau stirbt zuerst. Die Frau kriegt nicht mal eine Sprechrolle. Genau. Die Frau ist ganz, sie sind zu viert unterwegs eigentlich. Aber die Frau ist in dieser, also sie sind in diesen Kapseln und die Frau ist gleich am Anfang, ist die Kapsel offensichtlich kaputt gegangen irgendwann und die Frau ist komplett mumifiziert in dieser Kapsel und tot. Die Frau und der Schwarze sterben zuerst. Das ist doch toll. Die Frau, die übrigens als Eva gedacht wäre auf dieser Mission, ne? Genau. Das wird auch am Anfang kurz erwähnt, dass sie sollen ja wirklich das Weltall kolonialisieren und sie haben drei Männer und eine Frau und die Frau tut mir so leid. Ja. Oh, wahrscheinlich hat sie das beste Schicksal erlebt. Wahrscheinlich. Vielleicht hat sie sogar die Kapsel kaputt gemacht. Wir stellen uns vor, Charlton Heston sitzt am Anfang Zigarre rauchen im Raumschiff und sagt, ja, wir sind jetzt unterwegs. Und dann werden wir alle schön schnacken mit der Frau und Kinder zeugen. Und ich stelle mir vor, wie sie in der Kapsel liegt und das hört und dann anfängt so langsam ein Loch da rein zu bohren. Vor allem, wie dämlich ist das denn? Wenn, dann müsste es doch andersrum sein. Du hast einen Mann, der mehreren Frauen dann irgendwie, oder was ich, aber nee, es ist auch inzestuös eigentlich. Da hat irgendjemand in den Grundsätzen von Genealogie komplett gekannt. Ja, dämlich. Der Schlusstwist, also wir haben es ja schon angedeutet, er ist auf der Erde gelandet, in einer Zukunft, wo die Menschen gestorben sind und es ist wirklich toll inszeniert. Ja. Ich finde, diese Szene gehört einfach zu den großen Szenen der Filmgeschichte, wenn er ganz am Schluss schließlich von den Affen flieht und ins Nichts hineinreitet. Er reitet am Strand entlang und dann sieht er die Freiheitsstatue und das ist einfach eine große Szene, die immer noch super funktioniert. Das stimmt. Auch wenn er ein bisschen zu viel redet, es ist so dieses Overexplaining-Problem so ein bisschen, dass er sagt, ah, ich wusste es, ich bin auf der Erde, ihr habt sie kaputt gemacht, wäre alles nicht nötig, man müsste nur ihn zeigen, wie er verzweifelt am Strand sitzt und die Freiheitsstatue. Ja. Das ist so ein bisschen die Zeit, aber ansonsten ist diese Szene einfach immer noch Weltklasse. Auf jeden Fall. Das möchte ich dem Film gerne geben. Auf jeden Fall. Ja, dann wären wir schon beim Fazit. Willst du noch was dazu sagen? Willst du noch was zur Verteidigung hervorbringen? Nee. Der Plot-Twist ist tatsächlich, es gibt zahllose Geschichten zu dem Plot-Twist und wie es oft bei solchen Filmen ist, ganz viele Leute behaupten von sich, sie haben den Plot-Twist entwickelt. Okay. Und es ist überhaupt nicht klar, von wem der kommt. Okay. Also es sind einfach verschiedene Geschichten dazu im Umlauf. Hm. Mal war es ein Ausstatter, mal war es Blake Edwards, der ursprünglich als Regisseur geplant war, behauptet, er wäre drauf gekommen. Okay. Der Produzent hat gesagt, er wäre es gewesen. Jemand anderes behauptet, der Drehbuchautor wäre drauf gekommen, man weiß es einfach nicht. Es ist einfach ein toller Plot-Twist und ich finde, er gibt dem Film auch noch mal mehr, dass der Romanvorlage fehlt. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung zum Gucken. Habe ich nicht immer ausgesprochen. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben und ich werde mir, glaube ich, tatsächlich mal die Reboots anschauen aus den letzten Jahren. Die werden dir wahrscheinlich besser gefallen. Kann ich mir auch vorstellen. Also gerade der erste Rise of the Planet of the Apes ist wirklich ein guter Film. Ja, und denkt alle schön über die Frage nach, why didn't man survive? Ja. Woran hat's gelegen? Ich glaube, Social Media happened. Social Media is that. Ja, schön wär's. Also für mich einer der großen Klassiker des Science-Fiction-Kinos. Ja. Auch heute noch wirklich gut gealtert. Hm. Hat seine cheesy Momente, hat seine albernen Momente, ist manchmal nicht so ganz kohärent, aber alles in allem für einen Hollywood-Film aus der damaligen Zeit sehr mutig, sehr politisch und vor allem sehr dialoglastig. Das stimmt. Ja, apropos dialoglastiger Film, dann lass uns doch mal eine Pause machen und in den weitaus dialoglastigeren Film definitiv zu gehen. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt kurz Pipi machen und ihr könnt auch Pipi machen gehen und Plor. Nach einer kurzen Pause reden wir über die zwei Päpste. Sehr schön. Bis gleich. So, liebe Gemeinde, wir werden jetzt den zweiten Film einmal, ich hoffe, ihr habt ihn gesehen oder ihr werdet euch anstiften lassen, ihn zu sehen. Es liegt mir sehr am Herzen, dass ihr zwei Päpsten dabei zuschaut. Du bist echt nicht zum Prediger geboren. Also du kannst toll moderieren, du kannst toll Kleinkunst machen, aber du bist kein Prediger. Gleich am Anfang, wie siehst du die Gretchenfrage, Plor? Ja. Wie hältst du es mit der Religion? Also ich bin ja sehr katholisch groß geworden. Ne? Ich bin in einem südwestdeutschen Haushalt groß geworden, meine Eltern sind beide katholisch, ich wurde auch getauft und bin auch zur Kommunion gegangen und auch gefirmt worden. Und ich habe eigentlich das gesamte Programm mitgemacht. Ich war auch Messdiener. Ich bin eine Zeit lang regelmäßig in die Kirche gegangen, auch weil meine Eltern das so wollten. Also ich wurde als Kind mehr oder weniger gezwungen, in die Kirche zu gehen. Ja, okay. Jeden Sonntag. Ja. Und gerade meinem Vater war die religiöse Erziehung bei uns immer sehr wichtig. Allerdings, um das gleich dazu zu sagen, wir waren kein konservativer katholischer Haushalt, sondern eher so, naja, so von so ein bisschen von diesem 68er Reform, blablub, Katholizismus beeinflusst. Das heißt, mein Vater hat auch gerne mal über den Papst geschimpft. Er war auch, glaube ich, kein großer, übergroßer Johannes Paul II. Fan. Mhm. Und er hat sich immer über sehr viele Sachen geärgert, die in der Kirche passiert sind. Aber gleichzeitig war eben diese Form von liberalem Katholizismus, die er gelebt hat, war ihm sehr wichtig. Und dazu hat gehört, wir gehen in die Kirche. Wenn wir Weihnachten feiern, dann wird natürlich aus der Bibel vorgelesen. Es gibt keinen Weihnachtsmann, sondern einen Nikolaus und der kommt auch am Nikolaustag. Und der Nikolaus hat auch eine Bischofsmütze auf und nicht so eine Zipfelmütze. Mhm. Okay. Und ich habe mich eigentlich im jungen Erwachsenenalter schon komplett vom Katholizismus und vom Glauben generell entfremdet. Okay. Also ich bin einfach ein Atheist. Mhm. Auch ich will auch nicht albern mit ich bin Agnostiker oder so argumentieren, sondern ich bin einfach Atheist. Ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Ich erzähle immer die Geschichte, wie ich mit meiner Mama, meine Mama ist zur Religion gekommen recht spät, als wir, sie hat uns eigentlich, wir sind in der DDR religionsfrei aufgewachsen. Dass man der DDR sowieso nachsagt, dass sie ihre Religion eigentlich eher unterdrückt hat. Weil hatte das anscheinend keinen Wert. Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, welche historischen Hintergründe das hat oder welche Ideen der Staat dahinter hatte. Aber die Religion hat anscheinend den Staat ein bisschen gestört und deswegen haben sie das nicht so nach vorne getrieben. Und entsprechend bin ich ohne Kirche aufgewachsen, ohne Glauben groß aufgewachsen. Natürlich gab es immer mal so, wie man das als Kind hat, diese Fragen, die man sich stellt. Und dann hört man von allen möglichen Richtungen. Und dann ist aber, als ich, weiß ich nicht, 12, 13, vielleicht früher, vielleicht ein bisschen später, als ich so alt war, hat meine Mama zum Glauben gefunden. Und das weil war mit schon einem nach neuen, der Wende dann, ne? Mit einem, ja, genau. Mit einem neuen Partner. Und Protestantismus? Und zwar Adventisten. Das sind kleine Gruppierungen, die einfach protestantisch ist. Mhm. Und ich habe dann irgendwie geguckt und gesucht und ja, vielleicht verpasse ich irgendwas, habe ich irgendwas übersehen, muss ich da auch dabei sein. Meine Schwester hat es auch irgendwann für sich angenommen und ist auch mit dazu in den Verein. Und dann sind wir irgendwann mal eines Morgens in einem Auto die Straße entlang gefahren. Die Sonne ging auf, es war so ein wunderschöner Moment. Licht fiel ins Auto. Ich war mit meiner Familie zu einem Osterwochenende. Es war auch sehr christlich geprägt. Und ich dachte über solche Themen nach. Und dann hatte ich eine Erleuchtung. Und die Erleuchtung hieß, oh, boah, ist alles Quatsch, hör mal. Alles totaler Blödsinn. Das war so 18, 19, 20? Nee, ist mit 16 oder so. Ach so, okay. Das heißt, es gibt eine gewisse Voreingenommenheit, wenn wir jetzt beide als Atheisten an diesen Film herangehen. Also das muss man dazu wissen. Wir sind beide nicht die großen Fans von Kirche, glaube ich. Auch von der Institution Kirche an sich. Und man kann auch nicht unbedingt sagen, dass der Film der große Fan von der Institution Kirche ist, obwohl er ihr nicht unbedingt allzu viel Kritik entgegenwirft. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er eine große... Das werden wir gleich sehen. Sehr schön, darüber haben wir schon ein Diskussionsthema, wie du an meinen hochgezogenen Augenbrauen siehst. Ja, genau. Und du bist auch niemand, du bist nicht katholisch groß geworden, das heißt, du hattest nie einen großen Bezug zum Katholizismus und dein Wissen über den Katholizismus und über das Papsttum etc. ist dann wahrscheinlich auch eher so im Nachhinein gespeist durch politische Tagesberichterstattung und genau. So weiter. Genau, also ich habe mich auch nie wirklich groß damit beschäftigt. Ja. Ja, ich kann ja mal in den Film einführen und dann können wir an der Stelle weiter diskutieren. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Leg los. Okay. In Die zwei Päpste aus dem Jahr 2019 von Regisseur Fernando, ne, falsch ausgesprochen, Mirels oder sowas, dürfen wir einem fiktiven Gespräch zwischen Papst Benedikt dem 16. und dem angehenden Nachfolger Papst Franziskus lauschen. Um den historischen Moment des Rücktritts Benedikts gesponnen, geht es um die Rolle der Kirche, Konservatismus versus Ultrakonservatismus, die Biografien der beiden Männer und die großen Fragen der Welt. Viel Philosophie, kaum Action und ein bisschen ABBA. Und Kommissar Rex. Der Versuch, die Hintergründe der Institution Papst zu verstehen. Plor, bist du schlauer? Nein. Du bist nicht schlauer. Nee. Ich habe tatsächlich Dinge erfahren über unseren aktuellen Papst, die ich nicht wusste. Ja, ich auch. Der Film hat mich auch tatsächlich dazu gebracht, noch mal ein bisschen mehr über den Herrn Bergoglio bzw. Papst Franziskus zu recherchieren, wie seine Lebensgeschichte so war. Ja. Es war tatsächlich, kenne ich die Person des Ratzinger einfach und den kannte ich schon als schwierige Person oder als Person, die sehr kritisch gesehen wurde. Gerade, wie ich gesagt habe, ich bin in so einem reformkatholischen Haushalt groß geworden. Mhm. Ich kannte den Namen schon vorher, schon lange bevor er zum Papst gewählt wurde, dann schließlich 2005, wusste ich, was das für ein Mensch ist. Und es war ein Mensch, dem ich wenig Sympathien entgegengebracht habe. Ja, was das... Tatsächlich fand ich es ganz spannend, so Kleinigkeiten, zum Beispiel, wie sie eben zeigen, wie diese Konklave abläuft. Ja. Das sind Sachen, die man immer mal wieder hört, aber das ist natürlich was hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mhm. Und das ist jetzt nichts, was man visuell kennt, sondern höchstens so von Geschichten eben. Und dann wird irgendwas zusammengebunden und dann werden irgendwelche Lose geworfen und irgendwelche Kugeln rollen und so weiter. Ja, ja. Und es war ganz spannend, tatsächlich eine, meiner Meinung nach, auch sehr gelungene visuelle Umsetzung davon zu sehen. Wirklich. Fand ich wirklich gut umgesetzt. Der Film hat mich vor allem deswegen nicht schlauer gemacht, weil er für mich die meiste Zeit über viel zu viel Verklärung war von diesen beiden Personen. Ich finde es grundsätzlich total schön und lobenswert, einen Versuch, Menschen der Weltgeschichte eine Menschlichkeit zu geben. Finde ich immer gut. Das mag ich immer, wenn auch versucht wird, in so Kleinigkeiten diesen Menschen Leben zu geben, eben über diesen überstrahlenden Celebrity-Status. Ja. Allerdings läuft ein Film dabei natürlich auch immer Gefahr, diese Person viel stärker zu verklären, einfach weil sie so, so liebenswerten, sympathischen Menschen macht und ihre Schattenseiten sehr zur Seite kehrt. Und auch wenn der Film sich bemüht hat, Schattenseiten von den Personen darzustellen, finde ich, ist ihm das nicht gelungen, diese Balance zu halten, sondern er ist zu sehr in die Verklärungsrichtung gelaufen. Und das ist ja auch alles ganz, ganz nett und sympathisch. Und es ist ja auch putzig, wie der Ratzinger versucht zu telefonieren und dann bei einer Auskunft anruft und die fragen, Moment, Sie sind also Ratzinger, so wie im Vatikan. Und wo wohnen Sie? Im Vatikan. Ach ja, lustiger Scherz. Und dann wird aufgelegt. Ja. Das ist halt alles so putzig und so menschlich und süß und nett. Und natürlich munzelt man dabei auch. Ja. Aber es war mir dann doch ein bisschen zu viel Verklärung und zu wenig harte Kritik. Er war mir einfach zu seicht, was das betrifft. Echt, bei Ratzinger auch, ja? Ja, auch bei Ratzinger. Gerade bei Ratzinger. Ich finde es tatsächlich... Weil ich finde Ratzinger die ganze Zeit unsympathisch. Ah. Also fast die ganze Zeit fand ich ihn... Ach du Scheiße. Er ist halt awkward, aber er wird schon an Sympathie... Also er wird als Person dargestellt, die Sympathien zurückgewinnen soll, die sie verloren hat, finde ich. Und das macht der Film auch. Also der Film ist darin erfolgreich. Und das hat mich ein bisschen gestört an dem Film. Aha. Und ich finde es tatsächlich schwierig, auch wenn ich weiß, was er damit machen will, weil er sagt damit, ich will hier nicht in Spekulationen verfallen. Und das ist natürlich ein sehr gutes filmisches Mittel. Aber ich finde es schwierig, dass der Ratzinger diesen Moment kriegt bei seiner Beichte, wo er komplett auf stumm geschaltet wird. So stark das als filmisches Mittel ist, dass wir den Ton weggenommen kriegen und wir wissen, weil wir nicht wissen, was damals passiert ist und weil es nach wie vor Stoff für Spekulationen ist. Ich finde es schwierig, dass sie dem Franziskus den Moment geben, wo er beichtet und wo klar ausgesprochen wird, da habe ich was falsch gemacht. Ja. Während der Ratzinger versteckt wird hinter diesem Off. Ja. Also ich habe ganz im Gegenteil eher das Gefühl, dass sie Franziskus zu sehr in den Klee loben. Das machen sie auch. Das kommt noch dazu, dass sie bei Franziskus seine progressiven Ansätze so weit hervorheben, dass sie diesen ganzen krassen Konservatismus, der dahinter ist, einfach zur Seite wischen. Deswegen habe ich auch geschrieben, nicht Konservatismus versus Progressiven. Nein, definitiv nicht. Konservatismus versus Ultrakonservatismus. Ja. Das ist halt wirklich so ein Nee. Natürlich, Franziskus hat vorher schon, bevor er Papst wurde, in Reden irgendwie einiges proklamiert und nach vorne gebracht, was wir als progressiv für einen Papst wahrnehmen. Ja. Wie zum Beispiel, dass er LGBTQ-Leute kritiklos nach vorne holen wollte, theoretisch. Aber auch in einem sehr engen Rahmen. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Franziskus ein Held der queeren Szene ist. Das ist halt das Problem. Deswegen, also, ne, und das haben sie alles so, sie haben seinen Werdegang und seine Redemption-Arc quasi irgendwie zum guten, tollen Papst, weißt du so, das war ein bisschen dolle, aber... Das Krasse ist ja, wenn man von Progressivität in der katholischen Kirche redet, redet man immer von Progressivität in der katholischen Kirche. Ja. Nimm Benedikt den 16. Josef Ratzinger war in den 50ern ein progressiver Theologe. Ja. Der hat am Zweiten Vatikanischen Konzil mitgewirkt. Mit Reden, die er geschrieben hat, die Neoscholastik angeprangert haben und die gesagt haben, es gibt hier Missstände in der Kirche, wir beziehen uns viel zu sehr auf die alten Scholastiker, wir sollten uns reformieren. Da war der dran beteiligt, der war ein Progressiver in den 50ern. Ja, aber er ist älter geworden. Nee, nicht nur das. Progressiv in der katholischen Kirche heißt einfach mal nicht 50 Jahre der Zeit hinterherhängen, sondern was ist Progressivität? 200. Genau, Progressivität in der CDU heißt 50 Jahre der Zeit hinterherhängen. Progressivität in der katholischen Kirche heißt 500 Jahre der Zeit hinterherhängen. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also gar keine Diskussionswürdigkeit, weil das ist absolut für uns allen klar. Das müssen wir... die Frage ist... Schafft der Film das mitzuleben, mitzutransportieren, dass wir eben davon reden, dass sowas eher 500 Jahre hinterher ist als nur 50 oder vielleicht irgendwie sogar progressiv sein soll, weil das Wort Progressivität fällt öfter. Ja. Und das ist natürlich eher so ein, aber das bleibt ja alles in dem Kosmos von den beiden. Das heißt, es gibt keine Figur, die von außen mal sagen könnte, Hallo? Wie wär's mit unserer Zeit und nicht von vor, ne? Aber irgendwann? Das ist, diese Figur von außen ist der Film. Das sollte der Film sein. Und der Film, Film bewertet als Figur von außen, ne? Der Film ist eine dritte Instanz und der Film wirft einen Blick auf das Papsttum. Und der Film macht was mit dem Papsttum, was in der Innenansicht nicht passiert. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und der Film wählt die Betrachtungsweise, dass er das als witzig und skurril ansieht, aber auch als sehr schön. Und er erliegt auch immer wieder der Faszination dieser päpstlichen, dieser Marotten und dieser Routinen und so weiter, der Faszination daran erliegt er. Also wenn wir zum Beispiel die Konklave sehen, dann ist das ja total ein sehr romantisches Bild, was der Film zeichnet. Das sind schöne Bilder. Ja, ja, sehr stilisiert. Es ist ein Ort und eine Gesellschaft, in der der Film sagt, hey, hier willst du eigentlich gerne sein, das ist schön. Ich glaube, das ist eine Frage des, noch viel schlimmer als bei allen anderen Filmen, eine Frage des Betrachters. Weil ich glaube, dass ultrakonservative Katholiken diesen Film gucken und sagen, ah, das gibt's ja, das könnt ihr nicht machen, das ist viel zu, ihr macht euch lustig oder ihr macht irgendwie, ne, also allein, dass da ABBA läuft. Hat dieser Film Katholiken verärgert? Gab's Kritik von Katholiken? Das habe ich nicht gesehen, sowas habe ich nicht gefunden. Ich habe nichts in der Richtung gefunden. Ich würde nämlich sagen, das ist das, was ich dem Film vorwerfe, so ein bisschen, dass das ein Film ist, der eher nicht wehtut und der auch nicht wirklich dazu taugt, Kontroversen auszulösen und Leute wütend zu machen. Und ich glaube nicht, dass du Katholiken finden wirst, die mit Schildern vorm Kino stehen und sagen, zeig diesen Film nicht. Ich glaube, das ist ein Film, der in 10 Jahren, wenn nicht jetzt schon, von Theologen, Priestern im Religionsunterricht gezeigt wird. Okay. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er mich nicht allzu weichgespült zurückgelassen, weil meine Perspektive auf den Film einfach eine andere ist. Ich habe eine ganz klare Haltung. Und das projiziere ich natürlich in das alles rein, was da passiert, ne? Ja. Yeah. Also, deswegen ist mir Ratzinger nicht sympathisch in dem Film. Aber ich finde es großartig gespielt, übrigens. Es ist von beiden fantastisch. Es ist von beiden unglaublich gut gespielt. Also, sowohl Jonathan Pryce als auch Anthony Hopkins. Die sind großartig. Also, und Jonathan Pryce ist ja tatsächlich als Benedict, nicht Benedict, sondern Francis, eingesetzt wurde. Wurde er von seinem eigenen Sohn angeschrieben, Papa, bist du Papst? Ja. Weil er ihm so ähnlich sieht. Das ist so unglaublich. Es war ein eigenes Meme im Internet, dass Jonathan Pryce wie Franziskus aussieht. Und das ist mit Schuld daran, dass er gecastet wurde. Ja, genau. Der Regisseur hat gegoogelt einfach, wer sieht aus wie der Papst. Oder hat den Papst irgendwie gegoogelt und fand dann immer wieder dieses Meme irgendwo. Und hat dann, kannte Jonathan Pryce gar nicht und hat ihn dann irgendwie gegoogelt und rausgefunden, was der alles gemacht hat. Und hat gesagt, okay, den nehme ich. Also wenn wir beim Handwerklichen sind, ist der Film natürlich exzellent. Muss man sagen, oder? Schauspielleistung, haben wir gerade gesagt, ist hervorragend. Die spielen wirklich mit sehr, sehr viel Bedacht. Es gibt keinen Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt springen sie raus und wollen eine Oscar-Leistung machen. Mhm, es gibt keinen Moment, wo jemand so überdramatisch wird oder übergroß wird, sondern sie bleiben in diesem bedächtigen, würdevollen Habitus, den man von einem Papst oder von einem Bischof erwartet. Ja. Super gespielt. Ja. Die Kamera ist exzellent. Unglaublich toll. Sehr dicht dran. Das, was man von so einem Kammerspiel, das dialoglastig ist, erwartet. Ja. Sehr dicht dran an den beiden Personen. Sehr viel mit Licht gearbeitet. Wir hatten vorhin schon das Thema Licht. Es muss jetzt nochmal genannt werden. Ja. Es gibt ganz oft diese Momente, wo du einen extreme Nahe hast, vom Kopf nur ein bisschen Bischofsmütze zu sehen, ein bisschen Augen und das ist alles so in Licht getaucht. Das ist ganz toll gemacht. Die Sets sind super. Ich habe das Gefühl, die haben sich so ein bisschen auch an der Kunst orientiert, also an den Künstlern, wie Licht von den Künstlern verwendet wurde, die oft eben so diese ganzen Decken bemalen und die ganzen, also überhaupt, ne, was die da gemacht haben. Die durften ja nicht überall drehen da. Nein. Das heißt, die haben das nachgebaut alles und mit Wandtattoos da irgendwie diese Gemälde. Sie haben die fucking Sixtinische Kapelle nachgebaut. Es ist unglaublich. Ja. Und dann haben sie bis gewissen Höhe gebaut und den Rest dann am Computer erstellt. Und ich habe mal so ein Special gesehen vor einer ganzen Weile schon, wo das gezeigt wird, wie sie das erstellt haben. Und das ist so unglaublich und es sieht so gut aus. Und ich will da unbedingt stehen und mir das angucken. Und was Also 8 Wochen einzige Verdienst. Hat es gedauert, bis sie das alles fertig hatten, die in der Sixtinischen Kapelle. Was schon schnell ist. Ja. Was wirklich eine Leistung ist, muss man schon sagen. Das, was ich der Kirche geben möchte, die Kirche hat auch Verdienste, gute Verdienste, viele Verdienste, ne, ja, über die Jahrhunderte. Und auch heute. Ja. Kunst gehört zu den größten Verdiensten. Definitiv. Und zwar, was Kunst betrifft, bin ich auch tatsächlich ein Fan von je älter, katholischer und konservativer, umso besser. Ja, ja, es absolut. Geht einfach nichts über eine richtig gute, alte, katholische Kapelle, ja, über einen guten, alten, katholischen Dom. Wahnsinn, ne? Das sind krasse Gebäude, hm, die einfach eine unglaubliche Architektur haben, eine unglaubliche, hm, Ästhetik. Und ich kann es nur immer sagen, es ist allein, es sind so banale Sachen, wie man kommt in eine Kirche rein, mhm, die Raumtemperatur, das Raumklima, ja, der Geruch des Raumes, ja, das ist überwältigend tatsächlich. Und das spüre ich bis heute. Und ich gehe, mhm, total gerne, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich gehe immer gerne in Kirchen rein und gucke sie mir an. Ja. Und ich mag, tut mir leid, liebe Protestanten, ich mag die katholischen Kirchen einfach viel lieber als die evangelischen Kirchen. Definitiv, die Evangelien haben ja teilweise wirklich nur so Seminarräume. Ja, genau. Und das ist schon krass. Tut mir leid, liebe Progressive, ich mag die alten, traditionellen Kirchen viel lieber als irgendwelche, ja, modernen Kirchengebäude. Wobei ich natürlich den Gedanken dahinter verstehe, zu sagen, wir wollen nicht alles mit Gold und den ganzen weltlichen Gütern ausstatten. Das, also den philosophischen Gedanken oder den religiösen Gedanken dahinter verstehe ich total. Aber rein von der Kunst? Ne? Ja. So wie ich mich gerne vor Kunst fühle und stehe und in Kunst stehe, wie in der Kirche. Ehrfürchtigkeit ist das, was mhm, diese Kunst auslöst und, ja, das kann sie. Und das hat der Film auch wirklich getroffen. Ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Verklärung, die dann da stattfindet, dass er eben diese Ästhetik aufgreift. Und natürlich betrachtet er es auch ein bisschen von außen. Es gibt, mhm, einfach diese skurrilen Momente, die er immer wieder einbaut, ja, die auch notwendig sind, um eben diesen Blick von außen zu bewahren. Mhm. Aber er schafft es dabei eben halt nicht richtig kritisch zu werden, finde ich. Wenn er von außen drauf blickt, dann ist es halt so, ist das Skurrile, was er hervorhebt. Eben zum Beispiel, dass Bergoglio aber pfeift im Bad und, ja, Ratzinger keine Ahnung davon hat, was, ja, das ist, und Ratzinger, ja, auch offensichtlich nie was von den Beatles gehört hat. Ja. Und wirklich so komplett außerhalb jeglicher weltlichen, mhm, Popkultur steht. Das sind halt so diese Skurrilitäten, mit denen er es, ja, betrachtet. Und es gibt ja diese kritischen Momente im Film, mhm, aber wenn die kritischen Momente sind, dann haben wir eben nicht den distanzierten Blick des Films, sondern dann haben wir die Inneneinsicht. Ja, ja. Weil die größten kritischen Momente sind natürlich, wenn Bergoglio, mhm, seine Beichte macht. Ja. Und wenn das Leben von Bergoglio gezeigt wird. Und dann ist der Film komplett in seiner Perspektive. Mhm. Oder eben, wenn Ratzinger seine Beichte macht oder Ratzinger wütend wird und mit Bergoglio diskutiert, aber dann sind wir in ihren Perspektiven. Mhm. Dann schaut da nicht jemand kritisch als dritte Person von oben drauf, genau, sondern dann sind wir ganz bei ihnen. Deswegen meine ich, das bleibt ja alles in seinem eigenen Kosmos. Natürlich könnte oder müsste oder sollte, darüber müssen wir sowieso diskutieren, ob ein Film das muss, seine eigene Haltung entwickeln, aber das macht er die ganze Zeit nicht. Er bildet yeah, nur die beiden Haltungen ab von yeah, den beiden. Was ich in diesem Falle, bei vielen anderen Filmen finde ich es furchtbar, da sage ich dann immer, die Filmemacher sollen ihre eigene Haltung bitte auch entwickeln und auch mitgeben, aber in diesem Falle finde ich es eigentlich ganz gut. Weil es geht direkt um diese beiden Typen, um diese sehr unterschiedlichen Typen. Und dann ist es schon, weil die sich ja sowieso einen weiten Weg haben, um aufeinander zuzugehen, einen weiten Weg haben, den sie überbrücken müssen, um irgendwo in der Mitte sich zu treffen. Und wenn wir den beiden folgen auf ihrem Weg, dann sind wir ja überall vorbeigekommen, wo man vorbeikommen kann. Weißt du? Yeah. Und dann habe ich ja die Chance als Zuschauer, mir über alles das Gedanken zu machen, was der Film vielleicht mir als Haltung vermitteln müsste. Ich sehe halt schon eine Haltung in dem Film und die ist sehr affirmativ und das ist eben durch diese Bilder, durch diese Ästhetik. Ah, weiß nicht. Man könnte so einen Film, so einen Dialog zwischen zwei Päpsten auch anders inszenieren. Man könnte das auch schroffer machen. Man könnte. Aber dann bist du der Kunst nicht gerecht, die da drin steckt. Ja. Und dann hast du halt mit dem Realismus. Diese Frage natürlich, Kunst und Realismus und Realität, wie viel Realität braucht die Fiktion? Das ist eine total spannende Frage. Und es ist witzig, dass der Drehbuchautor dieses Films, ja, der hat bei mir schon mal diese Frage aufgeworfen. Echt? Das ist übrigens nur zur Info eigentlich ein Theaterstück gewesen, was er direkt danach noch umgebaut hat zum Film. Also es ist eigentlich, er hatte das mal als Theaterstück und das hieß nur Der Papst, glaube ich. Ja, genau. Ja, es wurde umbenannt in die zwei Päpste. Genau. Und zwar wegen Anthony Hopkins, ne? Ja, genau. Der gesagt hat, wo der Agent gesagt hat, das sind zwei Leute und Anthony Hopkins können wir jetzt nicht hinten runterfallen lassen. Anthony McCartan hat nämlich auch, genau, der hat sehr viele Theaterstücke geschrieben. Mhm. Er hat das Drehbuch von Bohemian Rhapsody geschrieben. Ach. Und Bohemian Rhapsody ist ein Film, der mir eher in sehr zwiespältiger Erinnerung geblieben ist, weil er kompletten Schindluder treibt mit dem Leben von Freddie Mercury. Es ist ein Biopic über Freddie, eigentlich über die Geschichte von Queen, aber natürlich mit Fokus auf Mercury. Ja. Und er nimmt sich so viele storytechnische Freiheiten. Das macht er hier auch. Um der Person eine Geschichte zu geben, die spannend ist, dass meiner Meinung nach die sowieso sehr spannende Biografie von Mercury so entstellt wird, dass ich den Film nicht so wirklich genießen kann. Okay. Und genau, hier nimmt er sich auch sehr viele Freiheiten. Also das ganze Ding ist Fiktion. Ja, natürlich, klar. Erstens ist das ganze Gespräch Fiktion. Es ist überhaupt nicht klar, ob die irgendwann mal so überhaupt auch nur länger als 10 Minuten miteinander gesprochen haben. Und wenn man in die Vergangenheit geht, welche Liebesgeschichte ihm da angedichtet wird, was eigentlich den Ursprung in einem Brief, den er als 12-Jähriger geschrieben hat an eine Freundin namens Amelia oder wie sie hieß, die auch einfach in seinem Alter war, wo so ein ganz unschuldiges, wo drin stand, wenn ich dich nicht heiraten kann, dann werde ich Priester. So ein kindliches. Und dann machen die so eine riesige Liebesgeschichte draus. Völliger Blödsinn. Weil es einfach der Story dient, ne? Also es ist einfach die klassische Geschichte von einem Priester, von einem Mann, der irgendwie überlegt, ach, will er jetzt heiraten? Mhm. Aber eigentlich fühlt er sich auch zu Gott berufen. Dann stolpert er durch Zufall an einer Kirche vorbei. Und dann findet er dadurch zum Glauben. Das ist halt schon alles sehr fiktionalisiert. Und natürlich will der Film Punkte aufgreifen, sowohl was die Haltung von den beiden Personen betrifft. Mhm. Und das schafft er natürlich auch. Er greift Geisteshaltung und Weltsicht von den beiden Personen auf und packt die halt in diesen fiktiven Dialog rein. Ja. Und das ist wirklich eine spannende Frage, weil grundsätzlich finde ich es nicht falsch, wenn man sich auf tatsächliche Geschehnisse beruft, zu sagen, okay, und ich spinne darum noch eine Geschichte, zum einen, um es spannender zu machen fürs Publikum, zum anderen aber auch, um gewisse Punkte, die mir wichtig sind, hervorzuheben. Das funktioniert natürlich. Diesen Konflikt, den gab es ja irgendwie und gibt es ja irgendwie. Was bedeutet das Papsttum? Mhm. Und wie sollten Männer der Kirche mit Problemen innerhalb der Kirche umgehen? Und das muss man ein bisschen pointierter herausstellen, wenn man da hier den Unterschied zwischen Ratzinger und Bergoglio aufzeigt, zwischen den beiden Päpsten. Weil es ist halt eben nicht so schwarz-weiß. Ja. Und der Film will ja einen gewissen Punkt setzen und will was Bestimmtes erzählen. Und dann muss er natürlich hier ein bisschen rumspinnen. Aber ich finde, er macht es in beide Richtungen zu affirmativ. Ja, naja. Also, er romantisiert Bergoglio, er lässt Sachen von Ratzinger weg, die eigentlich auch wichtig wären. Also gerade was den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche betrifft, weißt du, ich muss da mal dazwischen grätschen, jetzt mit was will der Film? Für mich will der Film, ich sehe in dem Film gar nicht so sehr Biografie. Ich sehe in dem Film große Fragen, die diskutiert werden von zwei Menschen, die Päpste nicht mehr sind. Für mich geht es vielmehr um die inhaltlichen Fragen, die diskutiert werden, die Haltungen, Geisteshaltungen der beiden Menschen, die illustriert werden. Ob die Illustration jetzt sehr nah an der Wahrheit dran ist oder nicht, ist mir als Zuschauer eigentlich egal. Weil ich gucke den Film nicht und denke mir, oh, ich muss jetzt aber genau wissen, ob Francis jetzt so genau das gemacht hat oder nicht. Oder was habe ich davon? Wenn mir jemand was über jemanden erzählt, der Macht über mich hat, dann ja. Das Problem ist nur leider, der Papst hat Macht über viele Menschen. Aber über mich nicht. Und deswegen ist mir das wurscht, wie der wirklich ist. Die Sache ist halt, die großen Themen, die diskutiert werden, sind halt Themen, die innerhalb in diesem Kirchenkosmos stattfinden und die von außen betrachtet immer eine gewisse Absurdität haben. Also wir können ja mal reingehen, was sind so die wesentlichen Themen, über die sie diskutieren. Zum einen ist natürlich der Umgang mit sexuellem Missbrauch innerhalb der Kirche. Ja, wird aber relativ spät erst richtig thematisiert. Dann natürlich der Unterschied zwischen, Ratzinger sagt an einer Stelle, Change is compromise. Ja. Also Gott verändert sich nicht, also sollte die Kirche sich auch nicht verändern. Während Francis sagt, Gott bewegt sich und zwar auf uns zu, also sollten wir uns auch bewegen. Ja. Die zweite große Frage, Erneuerung der Kirche versus am alten Festhalten. Genau. Ja. Was ich einen sehr interessanten, und ich finde auch die Argumentation, die beiden aufmachen, sehr interessant. Das ist das, was ich in dem Film sehen will. Ja. Der Rest ist mir egal. Also darum geht's mir nicht. Ich bin auch tatsächlich bei den Rückblenden, da gibt's eine Stelle, wo ich denke, oh, jetzt bin ich raus. Jetzt ist mir egal. Vielleicht will wieder die beiden alten Männer sehen, ja, wie sie reden. Genau, tatsächlich sind die schwächsten Szenen des Films in meiner Meinung nach auch die Rückblenden, denen ja im zweiten Teil auch ein bisschen zu viel Platz eingeräumt wird. Hm. Und es ist natürlich, ich kann es nachvollziehen, weil um die Person Franziskus Bergoglio zu verstehen, muss man natürlich ein bisschen wissen, wo er herkommt, weil er das, was er sich irgendwann auf die Fahnen geschrieben hat, diese Arbeit mit den Armen, ja, ist für ihn so eine Art Buße für das, was falsch gelaufen ist während dieser argentinischen Militärregierung. Ja. Und das ist ja auch was mehr oder weniger verbürgt ist, was er ja auch selbst so ein bisschen gesagt hat, dass da einiges schiefgelaufen ist und dass er jetzt einen neuen Ansatz wählt und dass seine Arbeit mit den Armen, nahen Menschen, ja, dass das auch irgendwie so eine Art von Buße ist, dieser Verzicht auch auf Insignien der Macht und so weiter. Genau. Deswegen kann ich verstehen, dass das reingebracht wird, aber es wird ihm eigentlich zu viel Zeit gegeben. Tatsächlich sind die spannendsten Momente, wenn die zwei miteinander reden. Ja. Und es sind eigentlich so drei große Szenen. Das ist das erste Zusammentreffen, wenn sie im Garten von der Sommerresidenz des damals noch amtierenden Papst Benedikt dem 16. sind. Ja. Und das erste ist ja tatsächlich auch ein Streitgespräch. Und das finde ich toll. Ich finde das wirklich toll. Ich möchte lange zugucken. Ja, ich mag den Hintergrund auch tatsächlich, dass Bergoglio die ganze Zeit eigentlich den Papst angeschrieben hat, weil er zurücktreten wollte. Was ja historisch auch nicht funktioniert, ne? Also, wenn du 75 bist, gibst du automatisch deinen Antrag auf, du willst abdanken und dann sagt der Papst, was wo unten. Und eigentlich bist du aber nicht davon abhängig, nee, aber ob der Papst jetzt dran das macht. Das ist voll witzig, weil Ratzinger hat dasselbe durchgemacht, ne? Ratzinger war auch Kardinal im Vatikan dann. Der wollte auch aufhören. Der hat auch den Papst gebeten, dass er will eigentlich wieder in Deutschland sein. Und also damals Johannes Paul II., der damals Papst war, und er will wieder eher unterrichten und er würde eigentlich viel lieber sich der Theologie und der Wissenschaft widmen. Und der Papst hat gesagt, nö, du bleibst hier, dich brauche ich. Und das ist nicht direkt bindend, aber offensichtlich dann doch bindend. Okay. Weil wenn der Papst sagt, nee, dann heißt das, nee, der Papst ist nämlich unfehlbar. Ja, das ist so ein Scheiß. Ja, okay, gut. Aber es ist ein tolles Streitgespräch. Tatsächlich, genau. Das erste Zusammentreffen, also quasi erste Zusammentreffen, wo die beiden sich wirklich miteinander unterhalten, ist wirklich ein spannendes Gespräch. Aber das ist halt auch so eine ästhetische Spannung. Wenn ich sagen müsste, habe ich da inhaltlich viel mitgenommen, wäre meine erste Antwort nein, weil ich weiß, wo diese Diskurslinien verlaufen und die sind halt so weit weg von mir, weil eben dieser reformatorische Ansatz von Franziskus beziehungsweise von Bergoglio, der da noch ist, halt auch, das ist alles so weit weg, weil wie gesagt, es ist, was bedeutet Reform in der katholischen Kirche? Ja, das heißt, die Homosexuellen nicht mehr zu steinigen, sondern zu sagen, naja, ihr dürft jetzt eine Lebenspartnerschaft machen, aber bloß nicht heiraten. Ich weiß ja nicht so genau, ich kann da einfach inhaltlich nicht viel mitnehmen, weil es zu weit weg ist von meinen Gedankengängen, was Religion betrifft, was Glaube betrifft, was Konservation. Vielleicht ist auch dein Anspruch dann zu hoch. Da wirklich, also ich meine, das Thema ist groß und natürlich erwartet man große philosophische Erkenntnisse, aber ich liebe solche kleinen Momente, wie dass er ihm erzählt, weißt du, warum ich Latein so gern benutze? Nur 20% meiner Kardinäle verstehen Latein. Ja. Und wenn ich schlechte Nachrichten habe, dann sage ich es einfach auf Latein und dann beschwert sich keiner. Das sind halt so die süßen Skurrilitäten, die von außen betrachtet werden. Ne? Das ist cool, aber das ist inhaltlich ja nicht. Also ich will dem Film nicht seinen Unterhaltungswert und seine Ästhetik absprechen, die hat er ohne Zweifel. Ja. Aber das ist halt inhaltlich, das ist halt nichts Gehaltvolles, wo ich jetzt weiter drüber nachdenke, warum der Papst mit seinen Kardinälen Latein spricht. Na, aber das geht doch in die gleiche Richtung, wie dass man, dass zum Beispiel der Argentinier sagt, Tango und Fußball gehören einfach dazu. Und dann hast du aber jemanden vor dir, der so würdevoll ist, dass du denkst, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der Tango und Fußball spielt. Also weißt du? Ja, das ist alles nett. Das ist aber das ist toll. Das hat einen Mehrwert. Ich finde, das hat einen Mehrwert. Einen ästhetischen Mehrwert, aber das ist nicht zum Weiterdenken. Ich sehe hier nicht, dass der Film großen Diskurs aufmacht. Oder wollen wir jetzt drüber diskutieren, ob es richtig ist, dass Homosexuelle nicht heiraten dürfen? Ich glaube, da sind wir auf einer Linie. Ja, natürlich. Weißt du, dieser Film gibt uns doch nichts, worüber wir streiten können. Also zumindest inhaltlich gibt er uns nichts, worüber wir streiten können. Weil das zu weit weg ist von uns. Doch, wir hätten zum Beispiel, dass Francis sagt, ich will kein Salesman for Product sein. Ja. Und dann redet man darüber, inwiefern die Kirche eigentlich ein Produkt ist, was verkauft wird. Und da gibt es durchaus für und wieder, was man diskutieren kann. Das ist keine klare Linie. Du siehst mein Schweigen dazu. Ich höre dein Schweigen dazu. Ja, und Change is Compromise. Das sind ja auch Sachen, die man irgendwie diskutieren kann. Ja, natürlich, aber das ist... Da muss man es halt einmal aus diesem religiösen Kontext rausziehen. Kann man machen natürlich. Wir ziehen das aus diesem religiösen Kontext raus und reden über Konservatismus versus Progress. Was ja wirklich das große Thema in dem Film ist. Ja. Und dann sind wir aber so weit weg von dem Film, dass wir den Film gar nicht gesehen haben müssten, weil für diesen einen Satz, also um darüber zu diskutieren, brauchen wir nicht diesen einen Satz und da brauchen wir auch nicht die zwei Päpste, die halt für die halt Change bedeutet, dass der eine Papst jetzt nicht das goldene Amulett trägt, sondern nach wie vor sein Kreuz, was er die ganze Zeit getragen hat. Wir können darüber diskutieren, keine Frage. Also ich bin total offen dafür. Ja, und da wird ja auch schon angesprochen, wie was mit Jungsmissbrauch und so weiter passiert ist. Ne? Also der Satz, Confession cleans the sinner's soul, but does not help the victim. Was auch, wo du fast ein bisschen überrascht bist, oh, habe ich gerade einen Papst gesehen, der das gesagt hat? Das ist stark, auf jeden Fall, keine Frage. Ja, ja. Also es gibt ein kleines bisschen Hoffnung, natürlich auch verklärte Hoffnung, da hast du vollkommen recht. Aber... Und dann nickst du dann als Zuschauer, oder? Also du machst nicht viel mehr damit. Weil das ist doch, natürlich stimmt das, was er sagt. Ja, und natürlich ist es schrecklich, dass die katholische Kirche bei solchen Fragen teilweise eine andere Haltung hat. Mhm. Und irgendwie, oder eine andere Haltung zumindest gelebt hat. Und es ist total schrecklich, dass die Missbrauchsopfer der katholischen Kirche ganz lange egal waren und dass sie irgendwie versucht hat, irgendwie die Leute, die Täter, in Sicherheit zu bringen, quasi. Ja, ja. Und das ist total schrecklich, aber da nickst du dazu. Und okay. Aber gibt dir, ich meine, willst du irgendjemanden finden, der mit dir darüber diskutiert und dem widerspricht und sagt, nee, Moment mal, eigentlich ist es richtig, dass der Kinderschänder jetzt in eine andere Gemeinde versetzt wird und da nochmal ein bisschen sexuellen Missbrauch machen darf. Eigentlich ist es ganz okay. Okay, du hast vielleicht, okay. Vielleicht hast du recht. Okay, aber das Wichtige, ich kenne mir, vielleicht ist es das. Ich gucke mir den Film an und solche Szenen an und finde am interessantesten, was für ein Konflikt innerhalb der Figuren, nicht zwischen zwei Figuren, sondern innerhalb des eigenen Charakters passiert. Ja. Und da die Schauspieler so gut sind und diesen Konflikt, inneren Konflikt so gut spielen, will ich das sehen und wissen. Wie schafft Ratzinger es, von Changes Compromise zu kommen zu, okay, wir müssen was ändern. Ja. Wie geht Francis damit um, dass er sagt, ich niemals Papst, niemals. Ich habe so viel Scheiße gebaut. Das geht nicht. Was ja auch kein, also der war ziemlich gut vorbereitet, dass er Papst wird. Also insofern, ob der da wirklich so das abwegig fand, ist eine andere Frage. Ja. Aber ich sehe den Figuren gerne zu beim inneren Konflikt. Bin ich ganz bei dir. Und das ist das, was ich meine. Dieser Film hat sehr viele ästhetische Stärken, die eben zum Beispiel im Schauspiel liegen und auch dramaturgische Stärken, definitiv auch dramaturgische Stärken. Mhm. Und die mich auch über viele inhaltliche Schwächen hinwegsehen lassen. Aber ich sehe halt einfach diese grundsätzliche inhaltliche Schwäche, dass er verklärt, dass er, wenn er von außen blickt, dass er halt so ein Wert auf diese Skurrilitäten legt. Ja. Das Problem ist, dass seine dramaturgischen Stärken sind halt gleichzeitig seine inhaltlichen Schwächen. Weil das ist natürlich stark, wenn sie ganz lange im Garten streiten. Ja. Und dann haben wir den Schnitt zu der Szene, wo sie Abendessen getrennt voneinander und Bergoglio diese Knödelsuppe hingestellt kriegt. Und dann sitzen sie zusammen und gucken kurz Kommissar Rex und Ratzinger bzw. Benedikt darf dann noch ein bisschen auf dem Klavier spielen. Das ist total stark dramaturgisch. Das funktioniert auch. Das ist super. Ja. Aber es hat halt diese gewisse inhaltliche Flachheit, weil wenn der Film wichtige Fragen thematisiert, die in der Kirche stattfinden. Ja. Es ist nichts, was mir als Atheisten, als Nicht-Kirchgänger irgendwie einen neuen Horizont eröffnen würde. Dafür ist die Distanz einfach zu groß. Stell dir einmal vor, das sind zwei Päpste, die wir nicht kennen, die es nicht gab. Ja. Wie wäre der Film? Wahrscheinlich müsste er den Konflikt stärker machen. Meinst du? Ja. Würde nicht funktionieren alleine so? Ne, der Film funktioniert ja. Also der funktioniert komplett außerhalb des historischen und politischen Kontextes. Das funktioniert ja alles. Ja. Ich glaube, das Problem liegt eher beim Publikum. Inhaltlich gibt der Film, glaube ich, Katholiken kann der Film total viel geben. Ich glaube, der Film kann Bischöfen total viel geben. Mhm. Und Priestern kann der Film auch total viel geben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, also es geht hier um inhaltliche Auseinandersetzung. Ja. Das sind die Personen, denen er wirklich, wirklich inhaltliche Auseinandersetzung gibt. Und uns, dem normalen Publikum, gibt er halt eher so einen interessanten Blick. Und auch, wie du gesagt hast, eine interessante Innenansicht und interessante innere Konflikte, die ausgehandelt werden und Konflikte zwischen den Personen. Aber er gibt uns jetzt nichts, was unseren Horizont erweitert in die Richtung, oh, so habe ich das Thema ja noch gar nicht betrachtet. Weil dafür ist der Kontext, in dem das Thema stattfindet, halt zu dogmatisch. Wir werden nicht durch diesen Film nicht einen neuen Blick auf sexuellen Missbrauch in der Kirche gewinnen. Wir werden durch diesen Film nicht einen neuen Blick auf die Frage, ob Homosexuelle heiraten dürfen, gewinnen. Und wir werden nicht einen neuen Blick darauf gewinnen, ob sich jemand, der viel Macht und Einfluss hat, auch um die Armen kümmern sollte. Weil das sind einfach so krasse Selbstverständlichkeiten für uns, dass der Film uns da nichts Neues geben kann. Ja, das stimmt. Nein, es geht eher tatsächlich darum, wie kommt man dazu? Wie kommt man als Figur zu Erkenntnissen? Oder wie kommt man auf einen Middle Ground, zu einem Kompromiss oder einem Verstehen des anderen? Und da hat der Film ja auch wirklich seine Stärken. Weil er bricht das auch nicht übers Knie. Er gibt den beiden Personen wirklich Zeit, sich anzunähern. Und es gibt ja diese zwei Setups, diese Sommerresidenz, wo es diese eine Annäherung gibt, eben an dem Abend, wenn sie zusammen ein bisschen Klavier spielen und sich unterhalten. Und dann natürlich die zweite große Annäherung ist dann im letzten Drittel in der Sixtinischen Kapelle, wenn sie sich gegenseitig die Beichte abnehmen. Und offensichtlich ist es was Unerhörtes, dass dem Papst die Beichte abgenommen wird von einem einfachen Bischof. Und das ist schon stark gemacht. Und da hat er auch wirklich seine dramaturgischen Stärken. Ja. Und das ist halt so das Problem. Ne? Das ist dramaturgisch so stark, dass diese Beichte von Benedikt stumm geschaltet wird. Das ist dramaturgisch so stark, dass wir nur seine Lippenbewegung sehen. Das ist super. Ja. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen ätzend. Weil ja, das da ist wurde man ordentlich Kacke ausgesprochen worden. Ja, du hast vollkommen recht. Man muss da eigentlich einmal in die Wunde stechen ordentlich und nicht nur so drauf tippen und sagen, da ist eine Wunde übrigens, aber die zeigen wir jetzt mal nicht. Und ich finde davor, die Beichte von Bergoglio ist halt auch super stark inszeniert, auch weil die auch immer so ein Streitgespräch mitschwingt, weil eben Benedikt nicht nur sagt, sondern auch ziemlich laut, nicht direkt Widerworte gibt, aber unterbricht und sagt, sie haben sie verraten, sie haben hier Leute, die zu ihnen gehören, hintergangen, sie haben sie in Gefahr gebracht und das einmal nochmal ausspricht. Und das ist super. Ja. Und ich finde es so ungerecht, dass diese Beichte von Benedikt eben, dass diesen Moment nicht kriegt, sondern dass nur die Beichte von Bergoglio diesen Moment kriegt. Ich habe übrigens gelesen, dass weil ich dem Thema ja nicht genug drin bin und vielleicht ist das, was ich jetzt wiederkäue, auch nicht richtig, aber von mehreren Seiten gelesen, dass Ratzinger ja gar nicht derjenige ist, der das dann als Papst noch lange unterm Deckel gehalten hat. Nee. Sondern der hat es ja dann gleich angesprochen, als er dann die Chance hatte. Das meine ich mit der unterschiedlichen Bewertung. Das ist, beide Personen, Franziskus und Benedikt, kriegen in diesem Film so einen eindeutigen Stempel aufgedrückt, den kann man ihnen nicht aufdrücken. Ratzinger zum Beispiel. Ja. Wie gesagt, war im Zweiten Vatikanischen Konzil, war er sehr progressiv unterwegs. Aber da war er jung, das ist wirklich lange her. Ja, aber er war auch als Papst, war er zum Beispiel, was Ökumene betrifft, also das Zusammenarbeiten mit anderen Kirchen. Ja. Da hat er unglaublich viel gemacht. Mhm. Der hat diesen Dialog mit Islam, mit Judentum und auch mit der orthodoxen Kirche, hat er sehr vorangetrieben. Gleichzeitig aber wiederum hat er sich zum Beispiel, hat er die Pius-Brüderschaft sehr in Schutz genommen. Das hat dazugehört zu diesem, ich öffne mich jetzt für alle, die außerhalb stehen, so ein bisschen. Ja. Und die Pius-Brüderschaft sind ja so die Hardcore-rechtsextremen Antisemiten. Und die von ihm quasi so wieder aufgenommen wurden. Hey, ihr seid doch unsere Brüder. Mhm. Und so, ja, dann lass uns mal ein bisschen mit Nazis kuscheln. Ja. Deswegen, der lässt sich natürlich nicht so einfach auf den Punkt bringen. Und der hat viel, viel geschrieben und viel gesagt zum Thema sexuellen Missbrauch. Dann später aber gleichzeitig zum Beispiel, 2019 hat, also mittlerweile nach der Abdankung mittlerweile kein Papst mehr, hat er was, einen Text geschrieben. 6000 Wörter langer. Wo er gesagt, die 68er und die Reformen innerhalb der Kirche waren schuld am sexuellen Missbrauch. Ja. What the fuck? Oh mein Gott, okay. Aber er ist auch, wie alt ist er jetzt, 92 oder so? Ja, das ist keine Senilität. Das ist meinst du? Ja, das ist einfach die Person. Und er war ja, und das hat er auch mit Bergoglio gemeinsam, was zum Thema Abtreibung. Ja. Klassische Kirchenhaltung. Ja. Dass die Kirche aus der Abtreibungsberatung in Deutschland ausgestiegen ist, ist primär das Ergebnis von Ratzingers Politik. Und Bergoglio ist auch, keine Ahnung, sagt, dass Abtreibung Mord ist und verurteilt nicht nur Frauen, die abtreiben, sondern verdammt sie geradezu. Weißt du was? Wir machen gerade die Diskussion auf, die du gesagt hast, dass man die nicht haben kann bei dem Film. Nein. Nein. Wir diskutieren über den Film. Wir diskutieren über das, was der Film vereinfacht darstellt. Das ist Kritik an dem Film. Das ist doch super. Das hat der Film geschafft mit uns. Guter Film. Und Bergoglio, also mittlerweile Papst Franziskus, hat gesagt, die gleichgeschlechtliche Ehe ist ein anthropologischer Rückschritt. Nochmal, what the fuck? Ja, absolut. Also es ist einfach, natürlich sind das keine eindimensionalen Charaktere. Beide haben progressive Seiten und beide haben konservative Seiten. Ja. Aber die progressiven Seiten sind natürlich immer progressiv in diesem Rahmen der Kirche. Das heißt, die gehen zum gewissen Punkt aber nicht weiter. Ja, weil die beiden nicht weiter, also natürlich, klar. Also wie gesagt, ich glaube, dass der Film das halt auch ganz bewusst macht, dass er wirklich im Kosmos der beiden bleibt und nicht das weiter öffnet. Das ist ja auch fast schon klaustrophobisch, obwohl die Räume riesig sind, in denen sie da sind, ist es ja alles sehr konzentriert. Ja, also als klaustrophobisch habe ich es nicht wahrgenommen, tatsächlich als sehr nah. Aber eher, ich würde eher sagen, es ist intim. Und das ist natürlich aber auch was total gut zu so einem Film passt, der so dialoglastig ist. Bei dem das Gespräch von zwei Menschen so im Mittelpunkt steht. Ja. Ich weiß, worauf will der Plor hinaus? Ich weiß nicht. Irgendwas ist doch da. Da kommt's angeflogen. Oh nein. Eine Top 3. Unsere Liste. Du musst jetzt beim Schnitt musst du diesen Jingle so langsam von hinten anfliegen lassen. Kriegst du das hin? Mit Dolby Surround? Also, dass er einmal so um uns rumfliegt, um unseren Rücken, um dann im rechten Ohr zu landen. Du musst den, ich glaube, du musst ihn auf die linke Spur legen und dann so langsam hochfaden und dann über die rechte Spur und dann fliegt er noch eine Schleife und dann ist er da. Wir kommen zu unseren Top 3, unserer Top 3 Liste und Johannes hat gesagt, Talk-Movies hat er das genannt. Talk-Movies, wo einfach geredet wird. Ja, wo wir alle super Genre. Die ganze Zeit quatschen. Und ich habe gedacht, da finde ich viel. Und dann habe ich gemerkt, Gibt's ja gar nicht so viel. Du hast noch geschrieben, naja, dann mache ich alles voll mit Linklater. Ja, genau. Was auch total naheliegend ist, ja, weil ja. Linklater hat halt verdammt viele Talkmovies gemacht. Also die ganze Before-Reihe da, die Before Sunrise und so weiter, das ist halt alles Talkmovie. Und das ist auch bei mir in der Liste. Ich hab's geschafft, drauf zu verzichten, aber natürlich wäre vor allem einer davon wäre bei mir ganz weit vorne eigentlich. Aber ich wollte ihn dir zum einen nicht wegnehmen und zum anderen dachte ich, ah, vielleicht gibt's doch noch was anderes. Aber ich befürchte auch, dass ich Filme drin habe, die wir schon genannt haben im Kontext. Dann kommt jetzt Before Sunrise und so aus der Liste raus, dann haben wir da, ich habe noch ein paar. Also insofern. Ich würde gerne zuerst ein paar Honorable Mentions nennen. Okay, viel Spaß. Hast du keine Honorable Mentions? Eine hätte ich noch quasi, wenn ich jetzt mal auf meine Liste gucke. Hier stehen 5 Titel und einen davon haben wir jetzt. Also 2 Sachen hätte ich vor allem gerne genannt, die vielleicht nicht so bekannte Talk-Movies sind. Mhm. Also zumindest der eine ist nicht so bekannt. Aus dem Jahr 2007 Interview von Steve Buscemi. Mhm. Und zwar ist das eine Verfilmung von einem Theaterstück von Theo van Gogh. Mhm. Der hat auch einen Film draus gemacht, aber ich habe tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gesehen, den Theo van Gogh-Film aus dem Jahr 2003 nicht gesehen. Und Theo van Gogh ist vor allem deswegen berühmt, weil der einem islamistischen Attentat zum Opfer gefallen ist. Das ist ein niederländischer Regisseur und Dramaturg. Okay. Und der wurde von islamistischen Fundamentalisten umgebracht wegen Gotteslästerung. Ach du Scheiße. Und zwar total krass, also ich muss kurz gucken. Einer seiner letzten Filme war Submission und da hat er Islamkritikerinnen und mit einer Islamkritikerin zusammen Frauen zu Wort kommen lassen, die über Missbrauchserfahrungen gesprochen haben. Oh wow. Und die durchsichtig bekleidet waren und Suren aus dem Koran waren auf ihre Kleidung geschrieben. In denen halt steht, dass sich Frauen ihrem Ehemann unterwerfen müssen. Und seitdem stand er unter Polizeischutz. Wow. Und kurz darauf, nach der Ausstrahlung des Films 2004, wurde der umgebracht. Nur ganz kurz als Einordnung von Theo van Gogh. Und der hat diesen Film gemacht, Interview, der nicht ein politischer Film ist, sondern es geht darum, dass ein Reporter eine bekannte Schauspielerin interviewt. Und er ist eigentlich Politikjournalist und hat überhaupt keinen Bock darauf, diese Schauspielerin jetzt zu interviewen. Und während dieses Interviews entwickelt sich zwischen diesen beiden so ein bisschen ein Zweikampf, weil er findet dann doch das an ihr, dass sie irgendwie was Interessantes hat und dass es offensichtlich irgendwie ein Geheimnis von ihr gibt und versucht das dann aus ihr rauszukitzeln. Und es entwickelt sich ein wirklich spannender Zweikampf zwischen den beiden und es spielt halt im Hotelzimmer. Es ist ein Hotelzimmer und die beiden er interviewt sie. Super Film. Okay, wirklich cool. Sehenswert. Und den zweiten, den ich nennen wollte, ist wahrscheinlich etwas bekannter. Der beste Film, der sich mit Apple auseinandersetzt, meiner Meinung nach. Und der heißt einfach Steve Jobs. Der Film aus dem Jahr 2015. Hast du den so als Talkmovie im Kopf? Ja, weil er die ganze Zeit redet. Also es geht um die 3 großen Präsentationen, die Steve Jobs gehalten hat. Einmal den Macintosh 1984, ja. Next 1988 und iMac 1998. Und es wird halt immer nur gezeigt, er hinter der Bühne, wie er sich vorbereitet und wie er mit verschiedenen Leuten redet und dann die Präsentation anfängt und dann fadet's aus und es geht zur nächsten Präsentation über. Ah, okay. Dann habe ich den doch nicht gesehen. Ich habe gedacht, ich habe den gesehen. Dann habe ich die andere Biografie gesehen. Es gibt einen Steve Jobs Biopic, was so eine klassische Biografie ist. Genau, und, den habe ich gesehen. Den habe ich nicht ganz gesehen, den fand ich langweilig. Okay. Aber hier spielt Michael Fassbender Steve Jobs und er macht das wirklich gut. Ah, okay, schön. Cool. Jetzt muss ich gerade darüber nachdenken die ganze Zeit, ob The Room auch ein Talk-Movie ist, weil der einfach so, also schauspielerisch einfach überhaupt nichts zu bieten hat. Und man eigentlich nur. Aber es wird auch viel gequatscht, ne? The Room ist auf jeden Fall ein Talk-Movie. Okay. Aber es gibt auch Sexszenen. Ich würde sagen, einen Hintern. Ja, The Room ist eigentlich am ehesten Erotik-Thriller-Drama. Nur, dass Tommy Wiseau es dann irgendwann als schwarze Komödie vermarktet hat, nachdem er gesehen hat, dass die Leute sich drüber kaputt lachen. Ja. Na gut. Gut, dann dein Platz 3. Mein Platz 3 ist auch mittlerweile nicht mehr so ein junger Film. Closer aus dem Jahr 2004 von Mike Nichols, den man wahrscheinlich als Regisseur von der Reifeprüfung kennt und von noch Millionen anderen Filmen. Basiert auch auf einem Theaterstück und starbesetzt: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen. Hm. Und es ist eigentlich ein Erotikfilm, bei dem es keinen Sex zu sehen gibt, weil sie reden die ganze Zeit nur über Sex. Es geht um zwei Paare, die wo dann zwei eine Affäre miteinander anfangen und dann die anderen aber auch. Mhm. Und es gibt so ein Hin und Her und es ist so ein bisschen so ein Bäumchen wechsel dich. Okay. Und es geht wirklich einfach nur darum, dass sie in unterschiedlichen Konstellationen ihre Partner betrügen. Und es ist eben so toll, weil es wird nichts gezeigt von dem Sex. Mhm. Es wird nur in Dialogen gezeigt, wie sie eventuell dahin kommen oder wie sie danach sich damit auseinandersetzen. Okay. Und es wird die ganze Zeit über Sex geredet, aber es wird nichts gezeigt. Ein unglaublich toller, erotischer, schöner Film, wo schöne Menschen über eine schöne Sache reden. Okay, ein schöner Film. Gut. Ja. Den schreibe ich mir auf. Moment. Es wird über Sex geredet, na klar. Ich muss kurz gucken. Closer, hautnah heißt er im Deutschen. Ah ja, gut. Mein Platz 3 wäre dann jetzt Coffee and Cigarettes. Ja. Der ist jetzt auf der Platz 3 gelandet, weil ich ihn nicht mehr gut genug in Erinnerung habe, als dass ich sagen könnte, der war wirklich der Beste in dem Genre. Aber er war wirklich, ich erinnere mich daran, dass ich begeistert war davon. Ja. Und die sitzen halt einfach alle rum. Und reden. Und rauchen und trinken Kaffee. Und trinken Kaffee, genau. Und er ist so krass besetzt, ne? Also er hat Iggy Pop dabei und Tom Waits und Wahnsinn. Steve Buscemi wieder. Und es ist ein Jim Jarmusch-Film. Ja. Kate Blanchett ist auch dabei. Ja, toll. Jim Jarmusch hatten wir vorletzte Woche mit Only Lovers Left Alive. Ja, wundervoller Film. Also hört euch auf jeden Fall die Folge an. Wir reden sehr viel über Kunstgeschichte, den ganzen großen Bogen, den der Film spannt und den sehr andere Take auf Vampire. Ja, und wir feiern Jim Jarmusch ganz schön ab. Ja. Vollkommen zu Recht, weil er wirklich ein super Regisseur ist. Und Coffee and Cigarettes ist größtenteils improvisiert, oder? Ja, ich glaube auch. Ich weiß es nicht genau. Habe ich jetzt leider nicht recherchiert. Ja, klar. Ja. Vielleicht gucken wir uns den irgendwann mal an. Den können wir uns wirklich mal angucken. Ja. Okay, dein Platz 2. So, ich muss kurz umsortieren, weil ich hätte als, weil wenn du Coffee and Cigarettes nennst, muss ich ein Zweiergespann nennen. Oh, okay. Und zwar Smoke aus dem Jahr 1995 ist Blue in the Face. Also es gibt zwei Filme. Mhm. Der eine heißt Smoke und der andere heißt Blue in the Face und der spielt in so einem Zigarettenladen. Okay. Wo Leute ein- und ausgehen. Und Smoke war eigentlich der Hauptfilm. Doch, der war auch aus dem Jahr 1995. Mit Harvey Keitel von Wayne Wang. Und der hat ein bisschen mehr Handlung. Da geht's halt auch aus dem Laden raus. Und die hatten offensichtlich so viel Ausschussware noch von dem Dreh und hatten irgendwie noch ein bisschen Zeit zu drehen, dass sie einfach nochmal die Kamera draufgehalten haben und alle Schauspieler, die so dabei waren, ein bisschen haben improvisieren lassen. Okay. Und daraus ist dann der zweite Film entstanden, der Blue in the Face hieß. Das könnte man ein bisschen als gewöhnungsbedürftig ansehen, weil es ist halt wirklich, es geht halt um diesen Tabakladen und sie reden einfach und quatschen und es passiert eigentlich nicht viel. Es wird immer mal wieder so auf andere Personen gewechselt. Ja. Star besetzt, wie das offensichtlich ist bei solchen Filmen. Also, um kurz mal vorzulesen, Jim Jarmusch spielt offensichtlich mit. Oh. Hätte ich gar nicht erkannt. Michael J. Fox, Harvey Keitel, Lou Reed, Roseanne. Okay. Mira Sorvino. Wunderbar, sympathischer, sehr rougher Film. Wenn man Coffee and Cigarettes mag, wird man diesen Film auch mögen, denke ich. Okay. Cool. Und ich würde sogar eher Blue in the Face als Smoke empfehlen, weil er so ein bisschen origineller ist durch dieses Improvisierte und weniger Handlung hat und mehr Talk. Also okay. Als Talk-Movie auf jeden Fall Blue in the Face. Okay. Ja. Da fällt mir auf, dass wir überhaupt nichts darüber gesagt haben, was eigentlich Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight eigentlich ist. Richard Linklater, der wirklich viele, viele tolle Talk-Movies gedreht hat. Und eine Trilogie davon ist eben diese Before-Trilogie. Mhm. Der erste ist Before Sunrise. Mhm. Und zwar mit Ethan Hawke und Julie Delpy, die auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Mhm. Es geht darum, dass zwei Rucksacktouristen sich zufällig im Zug begegnen, als sie unterwegs sind. Der erste ist von wann? Von 1995. Ja. Und sie sind in Wien beschließen sie aus dem Zug, also sie unterhalten sich im Zug ein bisschen und sind dann in Wien, haben irgendwie noch einen Tag Zeit und sagen, ach komm, lass uns doch mal zusammen durch die Stadt gehen. Und dann laufen sie durch die Stadt und unterhalten sich und verlieben sich auch irgendwann einander. Und es geht um Trivialitäten, es geht um große philosophische Bedeutungen, es geht um alles. Ja. Sie machen halt so wie halt Leute, die Anfang 20 sind und das Leben in sich aufsaugen, miteinander reden. Das ist total schön, herzerwärmend. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie viel davon improvisiert ist und wie viel gescriptet ist. Ja. Es ist ein fantastischer Film. Ich glaube, es ist ziemlich viel gescriptet. Okay. Und sie verlieben sich aber auch ineinander. Und dann machen sie miteinander aus, dass sie sich an demselben Ort in einem Jahr, genau an diesem Tag, wieder treffen wollen. Um diese Uhrzeit. Ja. Und dann gibt's die Fortsetzung Before Sunset, in der wir erfahren, dass traurigerweise daraus nichts geworden ist, weil eine Person, ich glaube sie, nicht an dem Ort erschienen ist. Aber es sind mittlerweile 9 Jahre vergangen. Der Film ist von 2004. Und er ist mittlerweile Autor, weil er hat einen Roman eben genau über diesen Tag geschrieben. Und ist ein mittlerweile sehr erfolgreicher Schriftsteller. Und sie ist Umweltaktivistin. Und sie stolpert in einen Buchladen, wo er gerade eine Lesung hält, in Paris. Ja. Wo er die Lesung hält, da treffen sie sich wieder und dann beschließen sie wieder durch die Stadt zu gehen. Laufen sie halt und dann gehen sie wieder durch die Stadt. Und die Liebesgeschichte wird wieder aufgewärmt, obwohl er verheiratet ist. Ja. Aber diese Liebesgeschichte endet dann damit, dass sie tatsächlich zusammen im Bett landen und offensichtlich zum Paar werden. Wie wir erfahren in der Fortsetzung, die wieder 9 Jahre später spielt, Before Midnight aus dem Jahr 2013, den ich, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, noch nicht gesehen habe. Echt? Noch nicht gesehen, ne? Da sind die beiden verheiratet. So viel weiß ich. Und ich glaube, sie haben eine Ehekrise oder so. Sie haben Kinder. Ich weiß es nicht mehr und, genau. Aber sie verbringen wieder einen Tag zusammen. Und zwar sind sie im Urlaub in Griechenland. Und da, ja, wie gesagt, sie sind mittlerweile verheiratet. Und sie verbringen wieder einen Tag zusammen, wo sie über Belanglosigkeiten reden und über bedeutende Sachen. Und versuchen, ihre Beziehung zu kitten, die offensichtlich irgendwie problematisch ist gerade. Ich finde, das ist ein so tolles Konzept. Ja, es ist super. Es sind zwei unglaublich gute Filme und ich gehe davon aus, dass der dritte auch gut ist. Ja. Ich glaube, ich habe den dritten sogar mal angefangen und weiß nicht, warum ich ihn nicht fertig geguckt habe. Irgendwas kam dazwischen. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, wie das eigentlich vonstatten ging. Ich glaube, ich habe ihn ganz ungerechterweise zwischen Tür und Angel irgendwo geschaut. Vielleicht, weil ich ihn unbedingt sehen wollte und dann einen schlechten Moment gewählt habe. Aber dann ist das vielleicht auch was wir mal gucken könnten. Ja, da wäre ich dabei auf jeden Fall. Ja. Musst du jetzt deinen Platz 2 nennen? Ja, Liste? Ja, genau. Ich hätte auf meinem Platz 2 etwas, wovon ich glaube, dass du den auch eigentlich hast. Die 12 Geschworenen. Habe ich, ich habe gerade umsortiert, deswegen hast du ihn mir Gott sei Dank nicht weggenommen. Ja. Ja, okay. Ich bin, meine Liste ist so ähnlich wie deine Listen sonst immer. Da wandert gerade alles auf und ab, weil ich auch einiges mehr habe. Großartiger Film. Einfach, also ganz klassisch natürlich für Talkmovie. Also das müsste einem eigentlich als erstes einfallen, wenn man ihn gesehen hat, weil er ist natürlich so ein bisschen älter. 1957. Und dann sitzen die halt wirklich die 12 Leute da in diesem Raum und beraten darüber. Ja. Ob das jetzt verurteilt wird oder nicht. Es spielt nur in diesem Raum. Es ist wirklich ein Kammerspiel und es ist wirklich ein Talkmovie. Wir sehen nichts von der Gerichtsverhandlung. Wir sehen nur, ganz am Anfang sieht man ein paar Sekunden Gerichtsverhandlung. Ganz am Ende sieht man die Urteilsverkündung und kurz, wie sie aus dem Gerichtsgebäude rausgehen. Ansonsten spielt er nur in dieser geschworenen Kammer, wie 12 Leute zusammensitzen und diskutieren. Sidney Lumet, fantastischer Film. Und es ist so, das klingt so nach einem Hit or Miss, ne? Also du hast das ist ein hochkonzeptionelles, also das ist einfach ein Konzeptfilm, ne? Du hast das Konzept, ich zeige wirklich nur, wie 12 Leute darüber beraten, ob jemand verurteilt wird oder nicht. Ja. Und das überhaupt, die Idee überhaupt wirklich umzusetzen, ist schon ambitioniert. Und dann es irgendwie zu schaffen, dass die sich wirklich auf eine Art und Weise miteinander unterhalten, dass es spannend bleibt und weil du hast keinen visuellen neuen Reize. Es ist einfach, es ist kein Marvel. Nee. Das Krasse ist, es ist das Regiedebüt von Sidney Lumet, der dann in den 60ern und 70ern so viele gute Filme gemacht hat und der so ein bisschen als Koryphäe des New Hollywood auch gilt. Auf jeden Fall ganz beeindruckend. Ja. Toll. Ja. Super Film, auf jeden Fall angucken. Ich bin noch bei Richard Linklater und jetzt muss ich zwei Filme von ihm nennen auf meinem Platz 1, weil ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich nehme. Zum einen, ich muss ihn nochmal erwähnen, Boyhood. Okay, den habe ich noch immer nicht gesehen. Habe ich nicht so 100% in der Liste drin, weil er eigentlich nicht so 100% Talkmovie ist, aber es wird die ganze Zeit auch geredet. Es ist ein Linklater. Okay. Es wird viel, viel, viel geredet und das Tolle ist natürlich, das ist auch ein High-Concept-Film, weil er von 2002 bis 2013 gedreht wurde. Wahnsinn. Mit einem Schauspieler, der eben tatsächlich mit als 12-Jähriger anfängt und dann am Schluss eben 19 ist. Und das ist der Wahnsinn. Es ist unglaublich. Es zeigt einfach, wie ein Kind erwachsen wird. Und es sind immer so einzelne Episoden aus seinem Leben, die gezeigt werden. Mhm. Und in diesen einzelnen Episoden wird viel geredet. Und es gibt immer wieder Bezüge zur Geschichte der 2000er Jahre. Mhm. Und es ist ein Film, bei dem einfach alle Beteiligten extremes Durchhaltevermögen gezeigt haben. Mhm. Der nicht nur deswegen beeindruckend ist, sondern auch wirklich ein spannendes Drama über das Erwachsenwerden. Ja. Man könnte argumentieren, dass es nicht so 100% ein Talk-Movie ist, weil halt auch Dinge passieren, weil Menschen unterwegs sind. Ja. Mein Talk-Movie Platz 1 eigentlich von Linklater, der auch wirklich als Talk-Movie durchgeht, ist Waking Life. Ich glaube, ich habe ihn schon mal erwähnt in einer anderen Top-Liste. Hm. Ein Film mit Rotoskopie gemacht, also Schauspieler wurden gefilmt und dann wurde einmal komplett drüber gezeichnet. Mhm. Und das Thema ist luzider Traum. Ah, ich glaube, in meiner Traum-Top 3 hatte ich den. Genau. Es geht darum, dass jemand in seinen Träumen unterwegs ist und nicht genau weiß, ob er träumt oder wach ist und sich mit verschiedenen Menschen unterhält. Hm. Viele philosophische Gespräche. Man könnte durchaus argumentieren, dass der Film etwas prätentiös ist, weil es wird wirklich viel über Nietzsche und Heidegger und Sartre geredet. Hm. Und es wird fast nur geredet. Und dazwischen gibt es immer wieder diese krassen, luziden Traumbilder, wo sich Realität auflöst, was durch diese Zeichentricktechnik eben super möglich ist. Ja. Ganz, ganz toller Film von Linklater aus dem Jahr 2001. Schön. Kann ich nur empfehlen. Der Philosophiefilm schlechthin. Hm. Dein Platz 1. Mein Platz 1 wäre The Breakfast Club. Ah! Teenager, die sich unterhalten, ja. Irgendwie macht der einfach so eine gute Laune am Ende. Es ist einfach irgendwie gleichzeitig naiv und nicht und gleichzeitig irgendwie so Themen, die man als Mitte-30-Jähriger eigentlich schon lange vergessen hat. Aber irgendwie macht das so ein Gefühl auf ein gutes und man hat irgendwie auch dieser 80er-Vibe, der da drin steckt. Natürlich. Won't you forget about me. Hey, hey, hey, hey. Ja, toller Film. Ja, wirklich schön. Die Geste am Ende im Freeze. Mm. Yeah. Schön. Der definitive Brad Pack-Film. Wir müssen uns mal einen Brad Pack-Film angucken. Und zwar nicht einen von den Bekannten, sondern einen von den eher Unbekannteren aus den 80ern. Diese Gang von Leuten, die haben ja so viele Filme gedreht damals. Ja. Und ganz viele schlechte Filme auch. Ja. Und es gibt einen Film, den ich noch nicht gesehen habe, den ich so lange schon gucken will. Vielleicht packe ich den einfach mal rein. Fällt da auch Heathers drunter? Oder? Nee, das ist später. Das ist zu spät, glaube ich. Okay. Also es ist auch so Teenager-Film 80er, aber ich glaube, Brad Packs sind schon eher, die Filme sind schon eher definiert als naive Tragikkomödien. Hm, okay. Also was da drunter fällt, ist der Film, jetzt werfe die auch immer durcheinander, weil die alle so ähnlich sind. Pretty in Pink ist, glaube ich, ein ziemlich bekannter davon. Okay, keine Ahnung. Say Anything, der ist vor allem berühmt, weil in diesem Film John Cusack das Radio hochhält, um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen. Das ist so eine sehr berühmte Filmszene, wie er da im Regen steht, glaube ich, und das Radio hochhält und da Musik rauskommt, damit er sie zurückgewinnt. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich müsste, lass mal Brad Pack gucken. Einmal kurz eine Filmliste vom Brad Pack. St. Elmo's Fire, das ist der Film, den ich gerne sehen würde, den ich noch nicht gesehen habe. Weil der soll richtig schlecht sein. Aber alle Bilder, die ich bis jetzt davon gesehen habe, sahen aus nach einem wirklich guten Film. Okay. The Outsider, 16 Candles, Breakfast Club. Und ich kenne fast nichts davon. Das ist auch so ein amerikanisches Phänomen. Pretty in Pink kenne ich noch. Und das war's, glaube ich. About Last Night kommt mir bekannt vor. Ja. Und zum Brad Pack gehören Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore, Molly Ringwald, Ally Sheedy. Naja, so ziemlich halt eigentlich die Besetzung von Breakfast Club. Das trifft es so ziemlich. Okay. Okay, cool. Schöne Nummer 1. Wollen wir wieder zurück zum Film gehen? Ja, springen wir noch ein bisschen was. Gibt es noch Talking Points, die du... Was ich ein bisschen merkwürdig fand, es wurde so in dem Film so ein bisschen dargestellt, als ob das so ein umstritten gewesen wäre, die Wahl von Ratzinger zum Papst, zu Benedikt XVI. Tatsächlich wurde Benedikt XVI. Schon im 4. Wahlgang bestätigt, was außerordentlich früh ist für kirchliche Verhältnisse. Und die Wahl von Franziskus war auch schnell, hat aber tatsächlich einen Wahlgang länger gedauert. Der wurde erst im 5. Wahlgang gewählt. Ja. Und Ratzinger wurde wohl zum Papst, weil Franziskus nach dem 4. Wahlgang zurückgetreten ist. Und damit hat Ratzinger die Stimmen gekriegt, die er gebraucht hat. Ah, okay. Übrigens auch was ich bei dem Film ein bisschen vermisst habe. Sie hätten ein bisschen mehr, es ist leicht angedeutet, sie hätten ein bisschen mehr Fokus drauf legen können, dass es hier halt auch ganz stark um Politik geht, ne? Bei diesen vatikanischen Konzilen, wenn die um Stimmen buhlen und miteinander reden, da hätte man noch mehr zeigen können, dass da wirklich, dass es auch um Machtinteressen geht und auch um Machtpolitik. Stimmt. Ja, das stimmt. Ja, aber das hat er ja gar nicht so richtig das hat er eben, war ihm wahrscheinlich irgendwie dann doch zu. Weiß ich nicht. Er will den Fokus lenkt halt ab. Der Fokus ist halt völlig woanders. Er will den Fokus auf die Personen lenken und dadurch wird natürlich auch Geschichte, egal ob politische Geschichte oder Religionsgeschichte, so komplexitätsreduziert, eben auf das Wirken von zwei Personen. Aber dahinter steckt ja irgendwie ein riesiger Apparat von Menschen, die diskutieren und die die politische Entscheidung treffen. Ja. Das ist halt so ein bisschen, das geht dadurch verloren. Aber kann man dem Film schlecht vorwerfen, weil er muss verkürzen, um. Ja, genau. Seinen Punkt zu machen. Ja, und vor allem diese ganzen Punkte, die er hat. Also er hat ja schon ein paar Themen, die er anschneidet. Und die sind alle privat und persönlich. Und was ich gut finde, was eben auch ganz lange überhaupt gar kein Thema war, dass sie eben Ratzinger ganz klar und deutlich und ganz auch öfter sagen lassen, das Schwerste ist das Zuhören. Und die Stimme von Gott zu hören. Also gut, ich glaube sowieso, dass er keine Chance hat, aber das war ja, stand ja außer Frage immer, dass ein Papst, natürlich hat ein Papst eine direkte Verbindung und die ist es eine Standleitung. Ich finde, der Film macht wirklich einen guten Job darin, zu zeigen, dass wir hier zwei selbstreflektierte Personen vor uns haben. Ja. Auch wenn er am Anfang, wenn Benedikt am Anfang seiner Beichte sagt, dass er sich so auf den Glauben gestürzt hat, dass er das Weltliche komplett ignoriert hat und dass er da komplett verloren gegangen ist. Und das ist ja ein ganz großes Thema in dem Film. Deswegen kennt er ja die Beatles nicht, deswegen kennt er ABBA nicht. Und er hat so seine zwei, drei Marotten, eben den Kommissar Rex, und er kennt Sarah Leander. Ja. Und er mag klassische Musik. Und darauf wird halt so ein bisschen gesetzt. Und einfach, dass diese Menschen reflektiert sind und wissen, wo ihre Schwächen sind, wo ihre Fehler sind, weil das vergisst man eben oft, wenn man so eine große Person hat, egal ob im Negativen oder im Positiven, dass das halt doch ein Mensch ist und Menschen reflektieren auch und Menschen denken auch viel über sich selbst nach. Und ich mag diese Szenen und wie gesagt, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ich sehe es sowohl positiv als auch negativ. Dramaturgisch ist es toll. Immer diese Szenen, wenn sie vermenschlicht werden, auch dieses dieses Bad in der Menschenmenge ganz am Schluss, wenn sie durch die Kapelle gehen und dann Franziskus zu einem der Sicherheitsleute sagt, nee, gib ihm das jetzt, lass ihn machen. Wenn man sieht, dass Benedikt total glücklich ist, als er durch die Menschen gehen kann, als er von so seiner Isolation befreit ist. Ja. Und dann natürlich auch ganz schön dieser Tanz von den beiden. Oh, das ist so toll. Das ist einfach total süß. Ja. Und das sind die Stärken des Films, dass er eben in diesen kleinen Momenten ihre Menschlichkeit hervorhebt. Und das ist nicht alles nur erfunden. Zum Beispiel die Fanta trinkt, der trinkt wirklich vier Dosen Fanta am Tag. Er war ja auch ein Nazi. Aber das kann man ihm tatsächlich nicht vorwerfen. Also Ratzinger war 1941 in der HJ, weil er einfach 1941 ein Jugendlicher war. Und natürlich dann war er Luftwaffenhelfer. In der Hitlerjugend, Und in Kriegsgefangenschaft. Ja. Aber ich finde es jedenfalls schön, dass sie sich wirklich darum kümmern, dass die selbstreflektiert auch mit der Glaubensfrage umgehen und dass eben dieses päpstliche, allwissende und über allem Stehende ein bisschen aufgebrochen wird manchmal. Das ist wahrscheinlich auch das, was Kontroversen auslösen könnte, zumindest bei Hardcore-Katholiken, dass beide Päpste hier als fehlbare Menschen dargestellt werden. Genau. Und das widerspricht natürlich katholischen Glaubensgrundsätzen. Ja, das ist es. Genau. Ja, und in den Rückblenden von Franziskus, wie er in die Kirche kommt, Habe ich gedacht, ja, naja, so ist das. Wenn man sich mit den falschen Leuten umgibt, gerät man auf die schiefe Bahn. Man muss ja dazu sagen, du hast es vorhin schon gesagt, die Institution Kirche hat wirklich viel Gutes auch gemacht. Ja. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, um nochmal zu meinem katholischen Milieu zurückzukommen, in dem ich groß geworden bin, ich habe sehr viele schöne Momente meiner Kindheit durch die katholische Kirche erlebt. Ja. Weil was Kinder- und Jugendarbeit betrifft, in dem Ort, in dem ich gelebt habe, waren einfach die Katholiken, die dies gerockt haben. Mhm. Da waren die Pfadfinder, selbst die Messdiener waren irgendwie cool, weil du Leute getroffen hast. Da gab's die Jugendclubs und so, das war alles von der Kirche gesponsert. Mhm. Das war alles in Gebäuden der Kirche. Wir haben unsere erste Rollenspielrunde, haben wir im Gemeindehaus in so einem kleinen Kabuff-Keller gemacht. Und das war halt auch an die Kirche angeschlossen. Diese Räume hätten, und da gab es einen Jugendclub und da wurde abends gesoffen, da wurden Partys gefeiert. Mhm. Und das hätte es alles nicht gegeben, wenn es die Kirche da nicht gegeben hätte. Ja, Sekten wissen, wie sie ihre Leute ranholen. Genau. Und das war es nämlich auch, das muss ich auch dazu sagen, das hatte nichts Sektenhaftes. Da waren in diesen Clubs waren mehr als genug Leute, die nichts mit der Kirche zu tun hatten. Ja. Und bei den Pfadfindern waren auch Leute von den Protestanten und da waren Leute, die gar nicht in die Kirche gegangen sind. Das hat da keine Rolle gespielt. Es war einfach das Angebot da. Und natürlich war das immer so ein bisschen christlich angehaucht. Das heißt, wenn du mit den Pfadfindern auf dem Zeltlager warst, gab es natürlich einen Gottesdienst. Ja. Und da war natürlich auch ein Priester dabei. Mhm. Gott sei Dank kein Päderast in unserem Fall. Mhm. Und das war immer so christlich angehaucht, aber es wurde niemand gezwungen mitzumachen dann. Ja. Und wurde da auch niemand irgendwie so als Schäfchen eingefangen. Das habe ich einfach nicht erlebt in der Zeit. Ich bin da reingeboren worden, aber ich hatte immer zu tun mit Leuten, die nichts mit der katholischen Kirche zu tun hatten, trotzdem diese Angebote wahrgenommen haben und trotzdem nicht plötzlich zum Priester mutiert sind. Ja. Ja, der missionarische Gedanke ist in manchen Splittergruppen sehr viel stärker und macht das den Ruf der Religion ein bisschen, zieht es ein bisschen runter in der gesamten Wahrnehmung der missionarischen Leistung von Religionen. Aber das stimmt, habe ich auch erlebt, dass viel so Katholiken und auch bei den Protestanten, obwohl die Protestanten ein bisschen missionarischer drauf sind. Die Splittergruppen vor allem, ne? Die kleinen, Genau. Die kleinen freien Kirchen, die sind alle etwas missionarischer drauf. Ja, aber wenn du wirklich ganz entspannt einfach mit ganz vielen Leuten irgendwo in einer Gemeinde, im Gemeinderaum sitzen kannst und wirklich alle so zusammenkommen, also eben auch der ökumenische Gedanke, dass man alles zusammenbringt. Und dass man zusammensitzt einfach, ohne dass man sich jetzt gegenseitig erzählen muss, ja, mein Gott ist aber so, meiner ist viel größer als seiner. Das finde ich übrigens am Judentum so sympathisch, dass die überhaupt nicht missionieren, dass wenn du Jude werden willst, musst du irgendwie tausendmal bei einem Rabbi betteln und flehen und dann musst du noch Hebräisch lernen und musst einmal die Tora auswendig lernen und dann darfst du vielleicht, wenn du noch 10 Fürsprecher hast, dann darfst du vielleicht Mitglied werden, während die Katholiken oder Protestanten sagen, da, du musst diesen Zettel ausfüllen. Ja, genau. Und hier ein bisschen Wasser, so, jetzt bist du einer von uns, Glückwunsch. Das finde ich am Judentum echt sympathisch. Das stimmt, ja. Ich fand noch interessant, was der Film gegen Ende anspricht, ist dieses Gefühl von am Ende fühlt sich ein Lebenspfad so folgerichtig an, irgendwie als hätte Gott wirklich einen Plan mit einem gehabt. Und ich glaube, das ist der große Irrtum, den die Kirche immer für sich benutzt. Ja. Das ist ein großes Problem, finde ich. Ja. Dass man natürlich, wenn du alt bist und zurückguckst, denkst du, ja, es war schon richtig so, es stimmt schon. Aber nur, weil es so passiert ist. Ja. Und nicht, weil das irgendwie, also natürlich kommt dir das folgerichtig vor und du willst einen Sinn darin sehen, dass Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Und natürlich ist das sehr verführerisch, aber das wird so ausgeschlachtet. Und Gott hat einen Plan mit dir. Es ist so ein, aua. Ja. Und das spricht der Film sehr subtil, aber er spricht das an, so ein bisschen. Sehr subtil. Dass es Alternativen gäbe? Nein, er macht keine Haltung dazu. Er spricht aber das Thema an. Ja, aber sehr subtil. Womit wir zum Fazit kämen, oder? Ja. Soll ich einen raushauen, bevor du den Film verteidigen willst? Okay, mach mal. Nee, es ist tatsächlich, wie gesagt, dramaturgisch und ästhetisch ein wirklich toller Film. Mhm. Super gespielt. Einfach hoher Standard. Netflix beweist wieder, dass eben für dass es einfach Formate gibt, die perfekt dazu passen. Und das ist einer davon. Ja. Der ist da genau richtig aufgehoben. Das ist wirklich ein schöner Film, eine hochklassige Produktion, mit der Netflix auch schön für sich werben kann. Mhm. Mir war er inhaltlich ein bisschen zu dünn und zu unkritisch. Ich mochte, die Dialoge sind hervorragend auch. Es ist wirklich, es konzentriert sich wirklich auf das Inhaltliche. Da hatte er mir zu wenig Fleisch und vielleicht auch ein bisschen zu wenig Mut. Okay. Ja gut, das war nicht der kritischste Film. Und das ist mir auch aufgefallen, gerade bei Francis, weil Francis die ganze Zeit, dann wird zwar erzählt, dass er es nicht geschafft hat, die beiden Priester zu retten und irgendwie sich sehr kooperativ gezeigt hat einer diktatorischen Regierung oder was auch immer da alles, militärischer Umsturz und so. Aber dass er das ja, dass ihn das ja belastet und dass er geläutert ist und dass es, also es ist alles mit dieser Haltung erzählt, dass er da der gute Heilsbringer ist. Und das fand ich dann auch schon ein bisschen crazy. Aber für mich geht es in dem Film nicht unbedingt darum. Auch wenn er das miterzählt und wenn dem Filmemacher das wichtig war, mir ist es nicht wichtig als Zuschauer. Mir ist wichtig zu sehen, wie sich zwei Menschen zueinander verhalten, wie sie mit ihren Glaubenssätzen umgehen und wie sie dem eigenen Glaubenssatz dem anderen entgegenbringen und dem anderen Glaubenssatz unter Umständen doch einen Schritt drauf zu machen und wie das funktioniert und wie der Schauspieler es spielt, da hinzukommen und mit welcher Verbissenheit man manchmal da ist und was es braucht, um das vielleicht ein bisschen aufzubrechen. Und das finde ich ganz großartig. Ich gucke da wahnsinnig gerne zu und das solltet ihr auch. Ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Johannes, dass du mich genötigt hast, diesen Film endlich mal zu gucken. Ja, danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Danke für deine wundervolle Filmauswahl. Auch wenn Planet der Affen in meinem Kopf immer schon albern war, aber nicht auf den Ebenen albern war, wie ich gedacht hätte. Sie haben die Maske ja gut hingekriegt, aber streckenweise. Vielen, vielen Dank, Blor, dass du mir den gegeben hast und ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich freue mich auch total auf nächste Woche und wenn ihr wissen wollt, was dann kommt, bleibt dran. Bis dahin eine schöne Woche euch und eine schöne Woche dir. Dir auch eine schöne Woche. Und schreibt uns, wenn ihr was habt. Ne? Wir sind immer für euch da. Beichte und so, wir nehmen alles. Wir sind Podcast. Bis dann. Ciao. Ja. Okay. Große Diskussion. Wir haben von einem Film schon den Trailer geguckt. Ja. Und zwar war das nämlich, ich habe den einmal kurz erwähnt, weil als Johannes Breakfast Club auf die Nummer 1 der Talk-Movies gesetzt hat, es gibt einen Brad Pack-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Ja. Und das ist so ein Mount Everest ein bisschen. Und zwar ist das ein Film, der komplett von der Kritik vernichtet wurde. Das ist das, was ich in Erinnerung habe, dass jeder, der irgendwie was zu dem Film sagt, sagt, wie schrecklich und wie schlecht dieser Film ist, bis dahin, dass jemand von Consequence of Sound gemeint hat, das könnte der schlechteste Film aller Zeiten sein. What? Okay. Und der Trailer sieht aber so süß aus und so natürlich so ein bisschen nach 80s und ein bisschen kitschig und ein bisschen albern, aber sieht aus wie eine richtig sympathische Brad Pack-Komödie. Und zwar geht es um den Film St. Elmo's Fire, der, wie ich gerade gesehen habe, auch echt schwer zu finden ist in Deutschland, aber auf Amazon gibt es ihn zum Leihen und zum Kaufen digital. Okay, das ist gut. Und den würde ich unglaublich gerne sehen und schauen, ob alle Kritiker mal wieder falsch liegen. Okay, na, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja oft in einer Linie mit so Kritikern, ne? Also ich bin selten mal, was ich sage, nee, da, also von allen Kritikern verrissen, aber ich finde den gut. Das habe ich, ist selten. Okay. Das ist bei M. Night Shyamalan so. Ja. Das sind meine liebsten Filme, die alle hassen, die ich mag. Weil ich meine, einen Film zu hassen, den alle mögen, ist ziemlich einfach. Da kann man halt sagen, ja, überbewertet. Aber Filme zu finden, die alle hassen und zu sagen, nein, das ist ein Meisterwerk, ein verborgenes. Ich bin sehr gespannt. Aber der Trailer sah wirklich gut aus. Na, mal gucken. Was hast du denn für mich? Ich habe für dich Iswas Dog. Mit Barbara Streisand. Yes. Und das sind so die alten, weiß ich nicht, ist es 70er, ne? 72, glaube ich. Das sind so die guten alten Screwball. Ja, genau, Screwball-Komödien, die wirklich mein Herz im Sturm erobert haben damals. Es tut mir leid, aber ich kann jetzt schon sagen, ich glaube, ich liebe diesen Film ziemlich. Echt, ja? Ja. Also, okay. Wenn ich mich richtig erinnere, war das einer von den Filmen, was so Verwechslungskomödien betrifft. Ja. der bei mir ganz oben rangiert. Das ist der mit dieser Tasche, der dann ja, falsch ist. Ja, das ist blankes Chaos. Ja, ja, genau. Alle verwechseln alles mit allem und er wird, nee, sie wird mit seiner Frau verwechselt und dann Chaos und am Schluss ja. rennen alle irgendwie irgendwem irgendwohin nach oder so. Okay. Ja, ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt, wie der inzwischen für mich gealtert ist. Ich freue mich total drauf. Aber das ist super. Wir haben einen Film, den wir beide kennen und ja. einen Film, den wir beide nicht kennen. Wow, okay. Oh, das wird eine tolle... Ja, das glaube ich auch. Geil. Also bleibt dran. Nächste Woche gibt es sehr viel zu lachen, weil wir zwei Komödien behandeln. Schön. Bis dann. Dann bis dann. Ciao.